Hallo, liebe Freunde des Etagen-Podcasts 13. Ich habe leider eine schlechte Sache für diese Folge. Das ist der zweite Teil unseres Musik-Podcasts. Hört euch gerne auch mal den ersten Teil an. Der ist vor ein paar Folgen erschienen. Es geht dann wieder um unsere Lieblingsmusik. Leider hat mein Aufnahmeprogramm während der Aufnahme ein bisschen gesponnen, was nichts anderes bedeutet, als dass ihr leider mich jetzt in nicht so toller Qualität gehört. Also viel zu laut übersteuert. Naja, eigentlich nicht ganz so anders wie immer, aber wir haben versucht, das Beste draus zu machen, das Beste raus zu recyceln. Danke sei meinem Aufnahmeprogramm. Beim nächsten Mal soll das besser laufen. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß jetzt bei der neuen Folge der Etage 3. Okay, komm, Steffen, los. Viel Spaß. Wir müssen, tschüss. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja. Bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic-Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Herzlich willkommen wieder hier bei einer ganz, ich will schon fast besinnlichen sagen, aber das sagt man irgendwie immer nur bei einer bestimmten Jahreszeit, in so einer schönen, knisterigen Kaminatmosphäre, zu der wir Bonbons aus der musikalischen Welt hören, zusammen mit Steffen Liebschner. Hallo, guten Tag und an der anderen Gegenstelle. Ist der liebe Basti. Hallo. Ja, Gegenstelle. Hallo, grüß Gegenstelle. Euch. Die Gegenstelle grüßt. Die Gegenstelle. Ja, wir sind hier jetzt in einem ganz besonderen Spezial und zwar auch sogar im zweiten Teil von einem Spezial. Wer sich das letzte noch nicht angehört hat, in unserem normalen Feed findet ihr eine Episode, die heißt Etage 13, Musik ihres oder unseres Lebens oder Song unseres Lebens. Ach, ich muss mir sowas vorher angucken. Mann. Songs ihres Lebens heißt es. Dankeschön. Songs ja. Unseres Lebens. Der Herr Liebschner ist wie immer der bessere Vorbereitete von uns beiden. Das wird er auch nachher noch beweisen. Das ist ein bisschen unter Druck. Nein, alles gut. Wir sind hier beide. Wir haben hier muckelige 10.46 Uhr für Podcaster. Also eigentlich gerade erst Zeit, lebensfähig zu werden. Jedenfalls, was mein Wochenende betrifft. Und es ist noch nicht mein Wochenende. Und ja, wir haben uns wieder beide zusammengefunden, um die andere Hälfte unserer beiden Playlist miteinander zu hören. Und das Prinzip dieser Sendung ist relativ einfach. Ich erkläre es aber gerne noch einmal. Wir beide spielen uns im Endeffekt die Songs, die uns etwas bedeuten, die uns vielleicht emotional irgendwie herausgefordert haben, die wir vielleicht einfach nur gut finden, die wir vielleicht irgendwie politisch motiviert finden, die wir in irgendeiner Form gut finden, möchten wir, wenn wir auf eine einsame Insel gehen, diese 10 Songs auf jeden Fall mitnehmen. Wobei ich da direkt gleich bei meinem ersten Song später direkt eine Ausnahme hinzufügen muss. Aber die hören wir uns immer an. Das Problem ist natürlich die GEMA. Die ist ja im Endeffekt wie hieß das früher? Drückekolonne, wenn die Leute mit der Zeitung vorbeigekommen sind und dich zu Zeitungsabos erpresst haben. Mhm. Also die GEMA ist natürlich toll. Es gibt auch viele andere Verwertungsplattformen, die einen unterdrücken können, wie Spotify. Keine Ahnung. Ich kenne keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, dass wir natürlich die Songs nicht spielen dürfen, weil wir uns natürlich aus dem großen Gamer-Pool gefischt haben. Und das heißt, immer zu dem Zeitpunkt, wo wir beide den Song währenddessen hören, werdet ihr einen kleinen Einschub hören, vielleicht noch mit netten kleinen Infos. Wir haben das beim letzten Mal so gemacht und der Abnehmer, der Herr Liebschner, hat gesagt, das geht so in Ordnung, das machen wir so und deswegen gibt es keine Einschübe. Was für mich nun mehr bedeutet, noch mehr Arbeit im Schnitt. Ja. Genau. Und wir sind letztes Mal, glaube ich, Steffen, geendet, um nochmal ein bisschen so den Anfang zurückzukriegen bei einem sehr emotionalen Lied von dir. Mhm. Da sind wir nämlich zum Schluss bei einem Film und auch Lied gelandet, wo wir beide auf jeden Fall sehr emotionale Qualitäten gezeigt haben. Wir waren nämlich bei Erlebt in dir und Der König der Löwen. Ja. Genau, ne? Ja, genau. Genau. Und wir würden jetzt einfach knallhart weitermachen, nachdem wir letztes Mal so... Bitte? Knallhart. Knallhart. Nachdem wir letztes Mal so schön geendet sind und auch sehr emotional geendet sind, ist es ja Trauer natürlich mit dabei in dem Lied, aber auch Fröhlichkeit geht's jetzt, glaube ich, mit einem Song von mir weiter. Ja. Und, ach, mir ist noch eine Zwischenfrage. Ich weiß, ich spreche die Struktur damit wieder. Hast du seit der letzten Episode dir irgendwas nochmal von den Songs von mir oder von dir angehört und nochmal drüber nachgedacht? Ist dir noch irgendwas dazu eingefallen? Oder würdest du jetzt sagen, nee, noch nicht? Nee, noch nicht. Gut. Dann streichen wir diese Frage einfach aus unserem Fragezeichen-Korsett. Dann komme ich direkt zu meinem ersten Song. Erster Song ist ein Song, der, wir haben ja gesagt, wir nehmen 10 Songs mit auf die Insel. Es ist eigentlich ein Song, den ich eigentlich definitiv eigentlich nicht auf die Insel mitnehmen müsste. Aber ich möchte eigentlich bei meiner Playlist von meinen Songs so ein bisschen jedes, wie soll ich sagen, eine Facette von meinem Leben, wo ein Song wichtig geworden ist, ob nur positiv oder negativ, mit einbauen. In dem Fall ist das nächste Lied, was als nächstes kommt, eher negativ aufgefallen. Ich verbinde das mit einer sehr negativen Zeit. Und das nächste Lied heißt, ich gucke, dass ich mich jetzt nicht verspreche, von Apoptygma Berserk, Shine On. Das hören wir uns jetzt an und wir hören uns dann gleich wieder. Mhm. 2006 veröffentlichten Apoptygma Berserk die Single Shine On. Shine On basiert in diesem Fall auf dem damals erschienenen Song Shine On von The House of Love. Kurz nach ihrer Gründung hat sich eins der Bandmitglieder, nämlich Martinsen, gegründet, wurde nämlich Apoptygma Berserk von Stefan L. Groth und John Eric Martinsen. Ist John Eric Martinsen ausgestiegen und es gilt Apoptygma Berserk nur noch als Solo-Projekt. Kennzeichnend für diesen Stil sind in dem Fall die vielen Elektronik-Sounds und das sehr viele Coverversionen von Apoptygma Berserk sowie auch Shine On existieren. So, das war also Shine On von, jetzt müsstest du mir nochmal kurz sagen, wie die Band heißt. Ja. Apoptygma Berserk, sagt man, ist glaube ich richtig. Ja. Und ich kann es auch relativ gut aussprechen. Ja, was sagst du dazu? Auf jeden Fall so eine typische Dance-Nummer, würde ich es aufs erste Hören sagen. Also das ist, ja, da kann man zu abtanzen. Das haben wir ja auch so ein bisschen gemacht hier im Sitzen. Ja, also ich habe mich versucht, mich zurückzuhalten, aber ich muss dir zugeben, ich habe dieses Lied schon seit Ewigkeiten nicht mehr bis zum Ende gehört. Mhm. Für diesen Podcast. Da gehe ich durch die Hölle, um mir dieses Lied noch mal bis zum Schluss anzuhören. Ja. Also du hast so ein bisschen das Partygefühl gehabt bei diesem Lied, ne? So ein bisschen, okay. bei mir ist es ja so, ich verbinde das immer mit so bestimmten Erinnerungen und ich hatte 2 Lieder zur Auswahl, zwischen denen ich wirklich lange hin und her überlegt habe. Zu der Zeit, als dieses Lied vor allem in meinem Kopf war und als ich vor allem viel Ahnung von den Charts hatte, waren das Lied und eine Band namens Matterfix mit Big City Life in den Charts. Das war eher so ein bisschen, ich bin nicht so gut im Musikstile-Dinge, aber das haben wir ja schon beim letzten Mal gesagt, wir sind jetzt nicht die Musikexperten, aber Matterfix, Big City Life hatte so ein bisschen mehr Reggae-artige, poppige Sachen gehabt und ich habe mir gedacht, wenn ich mir Shine On anhöre, werde ich glaube ich aggressiver als bei Matterfix. Wobei, wenn ihr euch das mal im Nachgang mal anhört, Matterfix, Big City Life, dann kann das glaube ich, wenn das in Dauerschleife läuft, auch sehr aggressiv machen. Mhm. Je nachdem. Begab sich, jetzt geht's das Märchen mit aufgemacht, es begab sich zum Jahre nach meinem Schulabschluss, ich habe 2005, habe ich Abitur gemacht, ja. Bin also dann aus der Schule raus gewesen und so zwischen 2005, 2006 habe ich verschiedene Praktika absolviert. Einmal habe ich in der Qualitätskontrolle in einem Krankenhaus in meinem Ort gearbeitet. Dann habe ich für einen kleinen Radiosender namens Radio Berg, einer von diesen Lokalstationen, gearbeitet. Und schließlich bin ich dann beim Fernsehen gelandet. Ja, ich habe mal fürs Fernsehen gearbeitet und sogar in Richtung Musikfernsehen. Okay. Jetzt nicht Viva und TV, MTV, sondern für eine kleine Insel, die es damals noch in auf RTL gab. Mhm. Die Sendung nannte sich Top of the Pops. Ah, ja. Da wurden im Endeffekt die gesamten Charts-Lieder, die jetzt da sind, immer so ein bisschen präsentiert, so eine kleine Auswahl. Es gab Live-Gäste vor Ort, es gab verschiedene Sachen. Also auf jeden Fall, die Bands waren manchmal vor Ort und manchmal waren sie auch in ich glaube, die Sendung kommt ursprünglich aus dem UK, ja, vorhanden. Und ich habe damals ein Redaktionspraktikum gemacht. Was waren so meine Aufgaben als Redaktionspraktikant? Schnittbänder sammeln, damals noch auf so Videokassettenartigen Bändern, Betamax, glaube ich sogar, hießen hier noch sowas. Also durfte ich auch noch so mit so coolen mechanischen Shuffle-Knöpfen die ganzen Dinger durchsuchen, weil ich bestimmte Sachen gesucht habe. Du hast dann gesucht, wo sagt das Bill, Tokyo Hotel Bill, das und das. Weil zu der Zeitpunkt, als ich da damals in den Charts gearbeitet habe, ich nenne es jetzt einfach mal so, da waren vor allem Tokyo Hotel sehr beliebt, die ich auch kennengelernt habe. Mhm. Den guten Bill und den guten Tom. Ich darf sie nicht duzen, aber ich tue es jetzt einfach, den Herrn Kaulitz oder Herrn Klum. Ich weiß gar nicht, welche wie er bald heißen wird. Das klingt jetzt alles glamouröser, als es ist, aber zu dem Zeitpunkt, das Praktikum hat mir nicht sehr gut gefallen. Also, das lag vor allem daran, dass, wie ich im Nachhinein festgestellt habe, ich glaube, die ganzen Redaktionsleute mir gegenüber nicht sehr positiv eingestellt war. Ich muss dazugeben, ich war so eine Zeit, wo ich so ein bisschen im Leben so nicht wusste, was mache ich jetzt? Man hat mir immer viel mit Medien gesagt, mach doch irgendwas, bla bla bla. Und ich habe dann einfach was mit Medien gemacht, in dem Fall mal Fernsehen ausprobiert. Und ich fand die ganzen Leute, die da in der Redaktion gearbeitet haben, fand ich fast durchgangslos. Oh, ich habe heute aber einen Sprachdurchgang. Durchgängig, dankeschön. Und es gab da einen... Lieber Hörer, Sebastian leitet heute an Sprachdurchfall. Ich übergebe. Sind die auch von Ratiofarm? Warum sind da mal zwei Zwillinge an der Tür? Wir wollen mit ihm über ihren Darm sprechen. Ich hatte damals einen Chef, der war so ähnlich wie ich, sah da aus, auch so ein bisschen dicklicher, und den fand ich cool. Den habe ich später auch immer wieder getroffen. Leider muss ich zugeben, man sagt ja immer, alle Sachen haben zwei Seiten. Vielleicht habe ich mich auch nicht gut benommen. Ich war eher sehr, sehr, sehr, sehr zurückhaltend nach meiner Schulzeit, auch in den Praktikas, sodass ich gar nicht aus mir rausgekommen bin. Und irgendwie wurde das immer falsch aufgefasst. Vor allem, es waren viele Frauen da und es war alles sehr, ich nenne es mal stutenbissig. Und ich bin dann irgendwie damit reingeraten, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich passe da jetzt irgendwie nicht so rein. Ich kann ja keine konkreten Sachen sagen, außer einer Sache. Ich bin damals wieder zurückgekommen nach dem Praktikum und habe meinen Schlüssel zurückgegeben. Mhm. Bin in das alte Büro reingegangen, wo ich gewesen bin. Und dann stand da an einer Wand irgend so ein Spiel, was sie gespielt haben. Mit wem würdet ihr am wenigsten in die Sauna gehen? Mhm. Und dann stand da mit Basti, der stinkt. Oh. Und da wusste ich im Nachhinein, okay, war wirklich keine geile Zeit. Es kommt noch eine zweite Sache hinzu, die eines meiner schlimmsten Tage, was Arbeiten betrifft, mit einbeschließt. Also ich bin nie glücklich nach Hause gegangen nach der ersten Zeit. Das ist schlecht, ja. Und dieses Lied musste ich mir, weil es in den Charts war, mit jeden Tag anhören, neben Matterfix, Big City Life, die sind mir in Erinnerung geblieben. Mhm. Und mit diesem Lied im Ohr bin ich dann einmal, das war damals in Richtung Ossendorf, waren die Büros, wo RTL auch immer noch ein paar Produktionsfirmen und viele andere Sachen hat. Mhm. Bin dann zur Bahnstation gegangen und dann fuhr ein Auto neben mich, das nach dem Weg fragen wollte. Ein so großer Transporter. Und ich natürlich Landei, wie ich bin, sag so, ja, vielleicht hier, eigentlich schlechte Orientierung, bin das Schlechteste zu fragen. Wo geht's hier lang? Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ist meine Standardantwort eigentlich im Endeffekt bei solchen Sachen. Und stattdessen hat er gesagt, ich kann das nicht so richtig, können Sie mal auf der Karte zeigen. Ja, dann bin ich dann mit dem Kopf in diesen Wagen rein, um mir das anzuschauen. Und was passierte? Mir wurde eine Flüssigkeit über den Kopf geschüttet, aus einem Bierkrug, vornehmlich Bier. Mhm. Und dann sind die weggefahren. Hahaha, super witzig. Bis ich dann im Laufe des Gehens gemerkt habe, dass das, also nass sein ist eh nicht geil, wenn es eh schon kalt ist, dass das kein Bier war, sondern es war so warm und roch auch ziemlich, wie soll ich sagen, eklig. Also Bier riecht jetzt auch nicht geil, wenn man es um den Körper geschüttet bekommt. Aber nach einer Zeit merkte ich, dass ich nach Pisse rieche. Es war Pisse. Man hat mir einen Bierkrug voller Pisse über den Kopf geschüttet. Ah. Und ich bin damals in die Tankstelle gegangen. Das war wiederum eins der lustigen Sachen, wo ich mir denke, ich war ja früher, später immer mal auch bei der Tankstelle angestellt, wo ich dann mir denke, okay, der Tankstellenwart hat wahrscheinlich gedacht, ich wäre, und hat richtig reagiert. Ich komme rein, total aufgelöst, sag zu dem Tankstellenwart, haben Sie irgendwie Wasser, damit ich mich waschen kann? Ne? Voll gepisst, du stinkst, ekelhaft. Und er gab so im Endeffekt zwei Möglichkeiten durch. Ja, wir hätten da hinten irgendwas, aber wir hätten hinten auch den kalten Schlauch im Klo. Hier ist er, und was macht er natürlich? Er überlegt sich zwischen diese zwei Optionen. Was macht er? Hier so, hier der Kloschlüssel, dann durfte ich mich mit so einem kalten Schlauch abduschen, dann war ich auch noch kalt. Also Erkältung war eigentlich vorprogrammiert. Mhm. Ich war so down an dem Tag, dass mein Papa mich in Köln abgeholt hat, und das ist immer eine Stunde Fahrt von Wipperfürth aus, wo ich herkomme. Und das sind vor allem die Geschichten, die mich mit diesem Lied verbinden. Warum ich sowas auf meine Playlist drauf tue, wo ich einfach nur wahrscheinlich fröhliche Ereignisse in meinem Leben so ein bisschen mit haben will, liegt einfach daran, dass ich mich erinnern will, dass es mir auch mal sehr viel schlechter ging als jetzt, weil ich würde sagen, es ist schon eine ziemlich schlechte Zeit, besonders durch Arbeit in meinem Leben gewesen. Und deswegen habe ich jetzt kein Lied, das mich aufmuntert durch diese Zeit, das kommt später, sondern ich habe ein Lied, an das ich mich erinnere, wo ich weiß, wenn ich es höre, kriege ich diese ganzen Erinnerungen wieder in den Kopf. Deswegen muss ich sie auch nicht mehr hören. Deswegen ist eigentlich Shine On habe ich und Matterfix Big City Life habe ich seit unserer Podcast-Episode nie wieder gehört. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, diese Songs freiwillig auf eine Playlist zu tun. Und man muss ja einfach sagen, das Lied ist ja gar nicht so schlecht, ne? Ja. Also du hast ja gerade auch gesagt zwischendrin, oh, das Lied ist ja gar nicht so schlecht, ne? Das stimmt. Und ja. Ja, wenn man halt die falschen Erinnerungen damit verknüpft hat, dann kann ein Lied, was eigentlich ganz gut ist, auch einfach mal nicht so gut sein. Und so ist es mir mit diesem Lied passiert. Und um das jetzt nicht unendlich in Länge zu bringen, ich glaube, es ist ein gutes Lied, aber ich kann es nicht für ein gutes Lied halten, weil mein Leben einfach mich dazu sehr in eine schlechte Emotion damit reingeprägt hat. Und das ist dann einfach so. Okay, vielleicht hast du ja was Fröhlicheres aus deiner Liste. Ja, was heißt was Fröhlicheres? Wir hören jetzt uns erstmal an von Green Day, Holiday. Holiday von Green Day wurde im Frühling 2005 veröffentlicht. Angedacht war der Track als eine politische Botschaft an George W. Bush mit einem berühmten Fuck You. Das Lied wurde übrigens auch benutzt in dem Film Accepted aus dem Jahre 2006. Leider ist die deutsche Übersetzung des Films Accepted sehr schlecht im Deutschen gelungen, so wie viele Übersetzungen von englischen Filmtiteln. Denn die Übersetzung des Filmtitels Accepted heißt im Deutschen S.H.I.T. die Highschool GmbH. Sprich, Shit. Die Highschool GmbH. Oh Mann. Ja, da sind wir wieder zurück jetzt bin ich gerade, weil wir die ganze Zeit so Blödsinn gemacht haben, habe ich gerade den Song vergessen. Mit Holiday, so von Green Day. Ich muss dazugeben, wir haben gerade während des Liedhörens sehr viel Blödsinn gemacht. Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen am Lied. Wir haben von Green Day Holiday gehört und währenddessen sehr viele Schnappschüsse gemacht. Ich glaube, die werden wir euch auch im entsprechenden Blogbeitrag mal eins davon von den Fundstücken rausnehmen. Weil man dann, also man ist ja direkt dann drauf, die typischen Rockgesten zu machen, ne? Dieses Finger, Teufel, Kreuzen. Wie heißt das eigentlich? Gibt es da einen Begriff? Ist doch einer der Teufel, oder? Wenn man diesen Hund macht, den Schweigefuchs. Ich kenne das nur als Schweigefuchs. Schweigefuchs. Schweigefuchs. Die Teufelsgabe, ja. Also mein Eindruck von dem Lied, ganz kurz, damit du mal erzählen kannst, worum es dir bei diesem Lied geht. Um gar nichts. Super, super Wahl. Würde wahrscheinlich auch mit, das Album American Idiot, wovon es ja, glaube ich, kommt. Ja. Da, nimm mir doch alles weg, was ich noch zu sagen habe zu dem Lied. Entschuldigung. Ich revidiere. Das Lied ist sehr gut. Herr Liebschner. Das Lied ist natürlich, wie sich es bestimmt überhaupt noch keiner denken kann, von dem Album American Idiot, was so ziemlich mein Lieblingsalbum von Green Day sein dürfte, weil ich die da erst richtig schätzen und fast lieben gelernt habe, eben auch mit diesem Song. Warum dieser Song? Das ist für mich so ein klassischer Rockohrwurm. Ja. Das ganze Album ist ja ein bisschen aufgebaut wie so eine Rockoper. Also das heißt, es hat schon es hat halt sein Konzept, das ganze Album. Und Ja, das merkt man halt aber an zwischendrin. Und ja, das Lied sprengt so ein bisschen raus, weil das voller Power ist, voller Kraft und ja, schlecht zu beschreiben für mich gerade. Aber es funktioniert halt auch sehr gut als Festival-Song. Und ja, wir waren einmal bei einem Green Day-Konzert. Das erste Mal, also ich war insgesamt auf 2 Konzerten von Green Day bisher. Das erste, was bei dem wir waren, das war halt ein Open-Air-Konzert und ich habe mir vorgenommen, so derbe abzugehen zu dem Song und ausgerechnet, als dieser Song lief, war ich aber gerade am Bierstand oder am Getränkestand vielmehr und habe da irgendwelche Getränke holen wollen. Okay. Und habe also das halbe Lied leider gar nicht so wirklich mitbekommen. Aber ja, ist auf jeden Fall trotzdem immer eine geile Show, die die da zu machen und ja, das ist einfach so für mich versinnbildlicht das eigentlich so ein bisschen so dieses ja, so dieses diesen Event-Charakter, wenn man mal eine der Lieblingsbands hat und zu einem Konzert von denen geht und dann ist das bei Green Day eigentlich das Lied, auf das ich warte. Ja. Okay, also die hatten auch noch früher noch ein Album. Basket Case ist auch eins von denen. Ja. Okay, das ist, glaube ich, das zweite, was ich von denen gehört habe. Aber das hier, American Idiot, ist genau wie bei dir das erste Mal, dass mir die so krass aufgefallen sind. Ich habe das ganze Album auch rauf und runter gehört. Ja. Also es gehört mit in meine rockigere Phase, wobei ich das bei mir immer ziemlich wechselnd ist. Ja. Wenn ich mir angucke, also ich habe mir gerade nochmal zwischendurch den Text mal aufgemacht, mein Lieblingspart ist ja dieses, wenn der sagt, the representative from California has the floor, und dann kommen diese, also ich habe mir nie genau den Text angehört, aber wenn ich jetzt gerade mir so durchlese, ist das schon ziemlich krass übertrieben, also mega übertrieben. Ja. Und das fängt ja direkt an mit einem Nazi-Ausruf, to the president Gasman, also das ist schon ziemlich, also sehr politisch auf jeden Fall, aber ich glaube, das hast du ja, das ist ja so ein bisschen in dem Albumtitel schon mit angelegt, ne? Ja. Und das ist also ich find's halt immer so interessant, wie obwohl man den Text nicht wirklich richtig so mitbekommt, dass man trotzdem innerlich, also das Ding hat auch einfach einen guten Beat, ne? Also wir beide haben ja direkt angefangen, passend zu diesem Lied einfach wirklich Quatsch zu machen. Und das ist genau das, was bei diesem Lied eigentlich gut passt, ne? Das ist so ein, also für mich auch ein gutes Lied, wo man auf jeden Fall total gut drauf abgehen kann. Ja. Da würde ich dir total zustimmen. Mhm. Genau. Ja. Ja klar, also jetzt mit der politischen Botschaft, das kommt natürlich noch hinzu, dass das alles sehr, sehr überspitzt und sehr persifliert ist hier in dem Song. Aber für mich hat dieser Song halt vor allem so diesen, wie gesagt, diesen Festivalcharakter. Ja. Also dieses, das, was Green Day für mich in dem Sinne ausmacht. Und da bei diesem Song macht halt dann die Meute auch mit, ja. Ja. Also das ist schon was Spezielles. Ich war auch großer Fan von dem Lied. Ich glaube, das war das, was in den Charts richtig gut war. Boulevard of Broken Dreams. Mhm. Damals, glaube ich, auch. Eine Ballade. In den Charts irgendwann ziemlich aufgestiegen. Und ich glaube, da habe ich sogar bei den Charts noch gearbeitet. Da war es noch mit drin. Aber ich darf mir jetzt keiner übers Knie brechen. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Und das war, wenn ich das ganze Album mir angucke, ist es wirklich die, wie soll ich sagen, jetzt wird's musikwissenschaftlich, die Dekonstruktion des amerikanischen Traums. Mhm. Also, ja. Natürlich, es macht viel Spaß, aber wenn ich mir so durchklicke, da sehe ich immer nur Lieder, da weiß ich sowieso sofort, okay, zu allen von denen könntest du wahrscheinlich total drauf abgehen. Hier ist auch Wake Me Up When September Ends, kenne ich auch. Mhm. Ist natürlich, glaube ich, etwas balladiger. Mhm. Aber auch American Idiot oder Jesus of Suburbia ist auch sehr, sehr gut gewesen. Mhm. Also, ist das so, dass das Jesus of Suburbia, sind das 5 Lieder in einem und das war dann auch 5 Lieder auf dem Album? Sieht das hier gerade total aus? Oder, ja gut, ich verstehe ich jetzt gerade nicht so richtig. Aber das wird immer, ich glaube, wenn ich mich gerade richtig erinnere, das wird immer mal wieder so ein bisschen angespielt. Also das wird immer mal so ein bisschen wieder aufgegriffen. Okay. Das Thema. Ja, das ganze Ding gibt's ja auch als Musical. American Echt? Idiot, ja. Okay, kenne ich gar nicht. Also das komplette Album, da sind, glaube ich, auch noch ein paar andere Lieder von anderen Alben mit drauf, aber mit dabei, aber also primär natürlich Songs von diesem Album. Und das Ganze hatte mit Billy Joe Armstrong zusammen, also der da in den Prozess auch mit eingeweiht war und so weiter und so fort, hatte das Ganze am Broadway damals, glaube ich, Premiere auch, wo er sogar mitgewirkt hat. Also er hat da selbst den Hauptpart übernommen. Mhm. Und ja, das Ganze gibt's mittlerweile auch in Deutschland. Hatte hier in Frankfurt sogar Premiere. Allerdings, und jetzt kommt's, deswegen war ich dann doch nicht dort, hat man die Lieder eingedeutscht. Und das geht zu meiner Meinung nach gar nicht. Also das schwierig, oder? Schwierig. Das geht bei Disney. Bei Disney akzeptiere ich das voll und ganz. Ja. Mhm. Bei Disney anderen Musicals von Andrew Lloyd Webber zum Beispiel oder so funktioniert das auch meiner Meinung nach noch. Ja. Da kann man das tun. Aber bei so Musicals, die sich auf Rocksongs basieren, finde ich das sehr problematisch. Wir hatten es, glaube ich, auch irgendwann schon mal davon, dass ich ja auch schon mal bei Queen dem Musical war, also bei We Will Rock You. Ja. Und da hat man es ja gemischt. Also da hat man 2-3 Songs drin, die hat man eingedeutscht. Die hat man aber prinzipiell sowieso leicht abgeändert vom Text her. Ja. Für das Musical angepasst. Da ist es noch okay, noch im Rahmen, aber war halt da schon grenzwertig. Und dann gucke ich mir halt Ausschnitte an von dem Musical und es stand auch schon vorher dabei, übersetzt von dem und dem halt, ja, wo ich dann so dachte, Green Day will ich halt einfach nicht in Deutsch hören. Also die ganzen Texte kenne ich halt auf Englisch und man will ja da auch mitgehen, sage ich jetzt mal. Und wenn das würde mich da rausbringen, also das hätte keinen Sinn für mich gemacht. Ja. Okay. Habe ich neulich noch mal irgendwas gesehen, Meatloaf gibt es wohl auch, Bat Out of Hell im Musical und auch okay. Da sind wohl die Songs eingedeutscht und das macht das Ganze. Das ist ein Meatloaf Musical? Ja. Ach so, wusste ich gar nicht. Ich habe immer gedacht, ich wusste nur, dass es ein Manga gibt, der Bat Out of Hell heißt und habe gedacht, das wäre das Musical dazu, aber ich wusste nicht, dass Meatloaf ist. Wie geil. Nee, Meatloaf hat ja ein Album gehabt, Bat Out of Hell und Bat Out das of Hell. Das wusste ich nicht, 2, okay. Ja. Und da gibt's wohl auch ein Musical zu, aber welche Songs da jetzt alle drauf sind, keine Ahnung, kann ich hier gar nicht sagen. Also Meatloaf Musical kann ich mir eigentlich nur vorstellen, ein Typ in so einem geilen Hemd, der die ganze Zeit durchgängig balladisch singt. Es ist, wie heißt immer das eine Lied von ihm, was genauso gedreht worden ist, Musikvideo mit Kerzen im Hintergrund, das bekannteste von ihm. Du meinst, was an die Schöne des Biest angelehnt ist? Ja. War das Rock'n'Roll Dreams? Es kann gut sein, ja. Ich glaube ja. Aber auf jeden Fall ist er da so schön balladig mittendrin und da schon was breiter, gefällt mir sehr gut. Oder war wenn das die ganze Anything for Love? Ja, genau, Do Anything for Love. Ich glaube, das okay. Riecht, ne? Dann war's geh mal, ich weiß. Aber Ach, wenn wir selber singen, da kann uns die GEMA ja gar nichts. Lustige Geheimsprache reinsetzen. I would do that anything. Oder ein bisschen MP3-Verschwurbelung. I would do anything for love. Du hast dich doch früher angehört, wenn du die runtergeladen hast und die waren, was ich natürlich nie getan habe. Und du hast eine schlechte MP3-Datei bekommen, oder? Dann war das doch mal dieses ganz schlechte MP3-Gekreuz im Hintergrund. Ja. I would do anything for love. Kopierschutz. Genau, so hieß das, glaube ich, denn, wie wir wissen, die Leute, die sowas machen, die landen im Gefängnis und dann steht die Familie vor der Tür und sagt, ja. Mama! Noch dreimal singen. Ja. Wir haben letztens DVDs gekauft, war genau das, ich glaube Prince of Bel-Air, die waren alt, die Dinger, da kommt das vor jeder DVD-Anfang kommt immer dieses Mama, nur noch dreimal singen. Boah, furchtbar. du hattest gerade vorhin schon über Queen gesprochen, deswegen habe ich gerade überlegt, ob, weil du jetzt schon in Queen rübergegangen bist, sollen wir direkt mit deinem nächsten Lied weitermachen oder soll ich mich noch dazwischen schieben? Nö, ich kann auch gerne noch weitermachen, also genau, weil mich jetzt gerade, es würde gerade gut mit Queen passen, weil du es jetzt gerade angesprochen hast. Queen Musical gibt's ja, ne? Hast du das gesehen? Ja. Okay, dann können wir ja gleich davon mehr erzählen, wenn das nächste Lied gekommen ist, Steffen, oder? Können wir machen, warte, Moment, ich muss erstmal so jetzt. Ja, und dann hören wir jetzt von Queen, das bekannteste wahrscheinlich, aber wird für Steffen wahrscheinlich noch dazwischen blöcken nachher, Bohemian Rhapsody von Queen. 1975 schrieb Freddie Mercury das Stück Bohemian Rhapsody und ist der erste Nummer 1 Hit gewesen von der Band Queen. Interessant ist vor allem, das Musikstück, das sich Freddie Mercury hier sozusagen rausgesucht hat, nämlich eine sogenannte Rhapsodie. Die ist an keine feste Form gebunden. Bastian und Stefan werden später auch noch sehr lange über diesen Fakt sprechen. Für euch zur Info, es gibt eine prozentuale Auflistung bei Wikipedia, die ich hier kurz nochmal zitiere, in welche Verteilung sich sozusagen die Rhapsodie, die Bohemian Rhapsodie, so ein bisschen aufspaltet, nämlich in Intro 14%, Ballade 31%, Gitarrensolo 7%, Opernparodie 18%, Hardrock 13% und das Outro 17%. Freddie Mercury wollte mit diesem Song seine homosexuellen Erlebnisse verarbeiten. So sagt man sich auf jeden Fall. Wenn ich es richtig gesehen habe, 6 Minuten sollte das, oder 5 Minuten 55? Naja, wir haben uns währenddessen Wie sagt er im Film, wenn du denkst, du musst eine arme Frau haben, wenn du denkst, 6 Minuten wären lang? Nun gut. Ich übergehe das nonchalant. Und wir haben uns nämlich währenddessen mal den Wikipedia-Eintrag angeguckt. Also ich mir vor allem, ich habe da mir angeschaut, welche prozentuale Verteilung von verschiedenen Musikstücken innerhalb dieses Bohemian Rhapsody von Queen drin vorkommt. Ja, was kann ich von meiner Seite aus nur sagen? Auch hier wieder guter Musikgeschmack. Ich bin zwar kein Queen-Fan, das habe ich, glaube ich, in einem der Podcasts schon mal gesagt, aber ich finde, Bohemian Rhapsody ist ein super tolles Lied. Auch wieder eins. Steffen, du hast es wirklich, muss ich jetzt einfach mal als Kompliment sagen, raus, Lieder mit uns reinzugeben, zu denen man auch abgehen kann, wenn das bei meiner Liste zwischendurch mal ein bisschen fehlt. Ich bin auch ein alter Rumjauler, habe ich auf meiner Liste gemerkt, aber dir kann man immer abgehen. Da kann man auch wahnsinnig abgehen. Da kann man richtig wahnsinnig, wir haben es auch wieder getan. Ja, ihr könnt alle froh sein, dass ihr nicht dabei seid. Hier sind Unterwäscheteile geflogen, obwohl Queen noch nicht mehr in der Nähe war. Ja. Steffen, warum gerade Queen? Du kannst nicht mehr, okay. Ich finde schön, dass das wirklich Wikipedia minutiös auflistet, von wann bis wann was ist. Also das Intro geht bis zur 49. Sekunde, hat 14% Anteil. Eine Ballade ist von 49 bis 2,37. Und das Krasse ist, jetzt gerade beim Hören habe ich auch gemerkt, wie das passt. Also wann fängt die Opernparodien an, wenn wir beide zum Beispiel Galileo, Galileo, Galileo, Galileo singen? Dann wusste ich schon, okay, wir sind jetzt hier in der Opernparodie drin. Danach wird's hartrockig. Also es ist da ist ziemlich viel drin. Aber jetzt eigentlich die wichtige Frage, wieso bist du eigentlich Queen-Fan und warum dieses Lied, Steffen? Tja, gute Frage. Queen habe ich seinerzeit über einen Schulfreund von mir entdeckt. Der hatte mir das näher gebracht. Eins der ersten Lieder, was ich gehört hatte, war Innuendo, was ja auch so ein bisschen in die Richtung geht. Auch von einem gleichnamigen Album damals. Und eins der Lieder, was mich auch geprägt hat, war halt der Soundtrack von dem Flash Gordon Film. Da gibt es ja auch diesen Song Flash. Und das war eigentlich so das, was sich so ein bisschen bei mir verankert hatte. Da bin ich zumindest mal neugierig auf Queen geworden. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann genau, habe ich dann halt auch natürlich mal Bohemian Rhapsody gehört. Und was ist so eins der ersten großen Dinger von Queen auch mit gewesen sein muss, zumindest wenn ich jetzt nach dem Film gehe. Also in dem Film ist das so ein bisschen der Umbruch der Band. Und das ist halt eins der epischsten Lieder, die ich kenne. Also wie du schon gesagt hast, du hast so viele verschiedene Anteile da drin. Du hast einen Balladeanteil, du hast eben diesen Opernpart, der natürlich ganz viel ausmacht. Und auch der wird jetzt hier im Film Bohemian Rhapsody ein bisschen näher beschrieben, dass der wohl der aufwendigste Part war und auch der schwierigste Part, den überhaupt umzusetzen, während der Aufnahmen damals. Wie gesagt, man soll das alles nicht so für bare Münze nehmen, was jetzt in dem Film so dargestellt wird, aber so ein bisschen was wird da auch dran sein. Also da sind bestimmt Erfahrungsberichte auch mit eingeflossen in das ganze Ding. Und von daher, das ist einfach ein Song, der so überragend ist in seiner Vielfalt und seine Länge. Da gibt es natürlich noch deutlich längere Titel, deutlich längere Lieder, aber die haben sich ja bewusst dafür entschieden, irgendwann das Ding als Single rauszubringen auch. trotz dieser Länge. Und das ist ja bis heute, ist das ja schwierig, dass dieses Lied überhaupt im Radio gespielt wird. Also zumindest so im ganz normalen Dudelfunk ist es halt schwieriger, weil das eigentlich eine Länge ist, mit der man nicht so wirklich planen kann. Und ich sag jetzt mal, bei so Rockstationen hört man es dann doch öfters mal, ja. Aber ja, also es ist definitiv mein absoluter Queen-Lieblingssong. Und ja, weil ich dachte halt damals so, also man hat halt Flash kennengelernt, wie schon gesagt, und Innuendo und sowas. Und We Will Rock You hat man halt irgendwann auch gehört. Und das ist ja auch so eins der bekanntesten Songs von Queen. Und plötzlich habe ich dann halt irgendwann noch das gehört und einige Zeit später auch. Und das hat mich so weggesammelt. Also das war, ja, kann man gar nicht mehr beschreiben, wie das Gefühl damals war. Und das ist halt heutzutage noch ein Song, bei dem ich auch regelmäßig abgehe. Ja. Wie war das für dich, als der Frontsänger gestorben ist? Ist das, also bei mir, beim Kumpel, der ist sehr, sehr großer Michael Jackson-Fan, der war auch wirklich echt sehr lange sehr, sehr traurig. Für ihn hat Michael Jackson sehr viel bedeutet. Ist das bei dir mit Queen gleichartig oder gibt es da auch so eine Band-Sänger, wo du das so sagen würdest, wenn das passieren würde? Also bei Queen war es halt noch nicht so, weil ich die erst ungefähr während dieser Zeit entdeckt habe sogar. Also das war so in diesem Dunstkreis von Freddie Mercury's Tod. Also entweder war es halt kurz davor oder, also ich habe den Tod von ihm nicht wirklich mitbekommen damals. Also nur so das Übliche halt. Also klar, wenn es in den Nachrichten kam und sowas, das hat man dann schon gehört. Aber es hat mich jetzt damals nicht so wirklich berührt. Also berührt schon, aber nicht außergewöhnlich mehr, als das jetzt bei anderen der Fall ist. Und die Band richtig entdeckt habe ich ja dann, wie gesagt, im Laufe dessen, dann erst im Laufe der Zeit. Also von daher war das jetzt nicht so prägend für mich, dieses Erlebnis. Also jetzt natürlich heute, aus heutiger Sicht gesehen, wenn ich jetzt als ich jetzt den Film geguckt habe im Kino, ja, da war es dann schon berührend. Und das ist ja auch nochmal was ganz anderes, weil der Film ja auch damit spielt, ja. Es war halt auch zu einer Zeit damals, da gab es auch ungefähr zu dem gleichen Zeitraum oder in dem gleichen Zeitraum einen Todesfall bei uns in der Familie, der dann natürlich erstmal überschattet hat, ganz, ganz klar. Ja, und von daher, war das jetzt nicht so prägend für mich, also, aber die Musik halt, ja, die dann eher. Ja. Ich bin so fasziniert von diesem Lied, wenn ich mir das jetzt nochmal gerade angehört habe, ist, was für mich ja zum Beispiel, es führt jetzt ein bisschen woanders hin, aber wenn ich bin ja zum Beispiel bei Musik, um mal so ein bisschen allgemein auf unser Thema nochmal zurückzukommen. Wenn bei Musik ist mir ganz wichtig, dass es zum Beispiel, wenn es eine Party oder sowas gibt, dass die Abfolge voneinander so ein bisschen stimmt. Was man so im Fernsehen sagen würde als Audience Floor, also du hast im Endeffekt Wetten, das als Sendung vorher und danach kommt ein Horrorschocker. Ja. Keiner der Leute, die Wetten, das angeguckt hat, wird wahrscheinlich, also sehr wenige vielleicht auf die Idee kommen, sich den Horrorschocker danach anzugucken. Oder krasseres Beispiel, du hast vor eine Grillsendung von einem eher männlichen Publikum und danach eine Backsendung. Da ist der sogenannte Audience Floor, also der Fluss der Zuschauer von einem zum anderen sehr, sehr, sehr schlecht und es gab Partys bei mir, die sind gar nicht so lange her, da habe ich gemerkt, wie prinzipientreu ich bei manchen Sachen doch so sein kann. Die hatten eine offene Spotify-Playlist, gibt auch andere, aber in dem Fall hatten sie eine offene Spotify-Playlist und da konnte halt jeder seine Musik reinschmeißen, wie er wollte. Und das endete natürlich darin, dass jeder so kommt, das ist mein absolutes Lieblingslied, ich will das hören. Und irgendwann zwischendrin habe ich dann mal mein Lieblingslied auch reingemacht und das wurde, wie alle anderen Lieder auch, so nach einer dreiviertel halben Zeit dann ausgemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, die Menge an unterbrochenen, also unterbrochene Lieder oder Pausen zwischendrin, ist das Schlechteste, was du für eine Party machen kannst. Mhm. Das ist so, als hättest du einen Schallplattenspieler und die Nadel würde immer wieder hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, zwischendrin, aber aus Gründen nicht absichtlich, sondern immer wieder mal hoch, weil Schluck auf, sonst was, so mhm. wie. Und warum ich jetzt mit diesem Thema komme, ist, ich finde, Bohemian Rhapsody schafft in dem Lied so ein bisschen in sich selber einen Kosmos herzustellen, indem du alles akzeptierst. Weil wenn ich mir angucke, was da alles drin ist, Ballade, Gitarrensolo, Opernparodie, Hardrock, alles das, was jetzt Wikipedia in dem Fall aufgezählt hat, ja. sind das Sachen, es passt jetzt, die Opernparodie und der Hardrock passt eigentlich gar nicht so gut zusammen. Aber in diesem Lied, wie Queen das gemacht hat, das ist eines der würde ich sagen, der besten Songs, die ich kenne, die zusammen sehr viele Musikstile in sich vereinen können, muss man einfach mal sagen. Ja. Für mich hat das, und ich weiß, dass die Linkin Park-Fans da wahrscheinlich anders drüber denken würden, ich fand, das hat Linkin Park irgendwann später ganz gut gemacht, dass sie irgendwann mal auch experimentiert haben, wo die Rap und Rock zusammengebracht haben, was ich sehr, sehr auch sehr toll fand. Mhm. Hier finde ich natürlich auch die Sachen, also in sich geschlossen könnte man das, man müsste es, man könnte auch Einzelteile rausnehmen und die abspielen, die sind halt dafür wieder zu kurz, aber du hast ja recht, auf Radiostationen 6 Minuten Video zu Audio zu spielen, ist schon schwierig, aber es ist ein tolles Lied, wo sehr viel vereint. Ich glaube, du könntest bei Bohemian Rhapsody noch sehr viele verschiedene andere Musikrichtungen einflechten. Ich glaube, Queen hätte es hinbekommen, das organisch aussehen zu lassen, dass es da einfach reinpasst. Also das empfinde ich so beim Hören auf jeden Fall. Ja, ja. Denke ich auch, ja. Ja. Gibt es einen bestimmten Moment, den du mit diesem Lied verbindest, oder hast du bei Queen also einen bestimmten Moment, wo du sagen würdest, der hat mir dann gerade so geholfen? War das so in der Zeit, wo es bei dir hatte da geholfen, wo es bei euch so einen Fall gab in der Familie, einen Todesfall, oder hast du was anderes, wo du sagst, da das verbindest du sehr mit Queen? Hast du da irgendwas? Nö, eigentlich weniger. Also das ist für mich so eine Band, die höre ich eigentlich ganz gern einfach mal so, ja, also ob das während Arbeit ist oder ob das als Kind, als Jugendlicher habe ich das halt einfach so zwischendurch gehört, nachdem ich, also ich war ja, hatte ja mein Zimmer sowieso separat in einem Haus und da habe ich mich dann halt auch immer relativ schnell zurückgezogen und habe dann ja, da erstmal meine Hausaufgaben und so weiter gemacht und dann hatte ich ja auch Keyboard-Unterricht zu seiner Zeit. Dann habe ich dafür geübt, ja, und probiert und so weiter und so fort. Und dann, naja, und dann hatte ich halt auch so die Zeit, da viele Comics gelesen und sowas und halt auch sehr viel Musik gehört und entdeckt. Und da war halt Queen dann in dieser Phase sehr maßgeblich dabei, ja. Du hast gerade gesagt, du hättest Keyboard-Unterricht. Kannst du Keyboard spielen? Könnte ich es heute noch? Weiß ich nicht. Also nach Noten konnte ich sowieso immer eher so recht als schlecht. Okay. Schlecht als recht, so rum. Und also ich war nie so der Notentyp. Ich habe das immer gehasst, Noten zu lesen und die dann umzusetzen. Ich habe eher so nach Gehör gespielt. Das war eher so meins. Und ja, ich habe jetzt schon ewig nicht mehr dran gesessen. Also keine Ahnung, ob ich das noch könnte. Also ein paar Sachen bestimmt noch, aber... Ja. Ja. Ich habe nämlich gerade überlegt, ich weiß, das ist jetzt gemein, aber könntest du, wenn du irgendwann mal, sagen wir, ich gebe dir einen 5-Jahres-Horizont, weil ich deinen Terminkalender kenne, du könntest für die Etage 13 ein eigenes kleines Keyboard-Solo machen, was wir mal als Intro einsetzen könnten. Das wäre doch mal ein Traum, das, mit einem Song von uns selber. Ja. Das wäre doch toll, oder? Ja, das könnte man machen, ja. Also, wenn ich sage 5 Jahre... 5 Jahre... Wird ja, klappt, nee, ne? Klar, müsste funktionieren, ja. Okay, also würde mich, also ich meine das jetzt gerade ernsthaft, würde mich total interessieren, weil ich finde das immer so bewundernswert, wenn Leute Musik selber spielen können. Ich habe mir so eine Piano-App mal runtergeladen und habe damit angefangen. Die machen es natürlich nach Noten. Hm. Und das ist schon, also man ist schon richtig, dass man sagt, wenn man früh damit anfängt, dass man es leichter hat, als wenn ich jetzt mit meinem 32-jährigen verkrusteten Verstand anfange, mir die Dinger reinzuhauen. Und nach Gehör, ich weiß nicht, ob mein Gehör so gut genug ist. Ich bin immer eher der Typ, ich höre, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich wüsste gar nicht, ob ich nach Gehör spielen kann, weil so gut ausgearbeitet, ob etwas ein C, D, E, F oder G ist, kann ich nicht sagen. Nee. Hm. Nee, gut, aber das kann ich jetzt auch nicht. Ich bin da weit weg von perfektem Gehör oder sowas. Ja. Nee, ich habe dann eher nach Gehör und dann Gehör und probieren, ja. Also so nach dem Motto, das klang ja in etwa so, also jetzt spielst du einfach mal drauf los, bis du irgendwie einen Ton hast, eine Tonreihenfolge, die dem ungefähr ähnlich klingt. Okay. Ja. Aber muss man ja auch mal können, ne? Krass. Das habe ich irgendwann mal I Was Made for Loving You von Kiss nachgespielt. Das war so einer der Songs, die ich da mal geschafft habe in dieser Art und Weise, ja. Ja. Aber ja. Könntest du das immer noch spielen? Auch wenn du jetzt nicht ewig nicht mehr gespielt hast? Wenn du jetzt ein Keyboard hättest, könntest du dieses Kiss-Lied nochmal spielen? Zumindest anspielen könnte ich es, ja. Okay. Weil ich glaube manchmal auch, dass wenn man etwas sehr lange geübt hat, das hatten wir beide ja schon mal bei mir mit dem Thema Schauspielerei und sowas, wobei der Text da auch mittlerweile bei allen Stücken so ein bisschen rausfliegt, einzelne Bruchstücke bleiben auch da. Ich glaube, das ist bei Musik nicht anders, dass man bestimmte Tonfolgen, es geht bei mir bei Passwörtern immer so. Ich muss immer dieselben Bedingungen haben, um mein Passwort zu wissen. Ich weiß gar nicht, wie mein Passwort ist, aber ich weiß, welche Tasten meine Finger drücken müssten auf dieser einen Tastatur. Problem ist, wenn du nur eine Komponente auswechselst, dann kommst du nicht mehr rein. Ja. Ist mir letztens passiert. Ich glaube, das ist so ein Fingergedächtnis, oder? Ich glaube, wenn du einmal dran sitzt am Keyboard, dann... Ne? Also zumindest bei mir funktioniert das sehr danach, ja. Okay. Ja. Warum hast du nicht mehr weitergemacht? Einfach die Zeit war nicht mehr da oder du hattest keine Lust mehr? Ja, Zeit und Lustverlust, genau. Es ist halt, waren dann irgendwann mal andere Dinge wichtiger und so. Okay. Ja, in 5 Jahren könnt ihr euch dann auf das Etage 13 Intro-Solo freuen. Manchmal geht es schneller, als man denkt. Oh mein Gott, ist das ein Versprechen für 4 Jahre? Ja, wir wollen mal nicht übertreiben. Besser, also jetzt geht's aber die Keule mit dir durch. Ja. Okay, sehr schön. Ja, gute Wahl, Steffen, muss ich dir echt sagen. Jetzt haben wir 2 natürlich von dir gehört, dann würden wir jetzt auch mal zu mir rübergehen, dem deepen Typen, der unbedingt immer irgendwelches balladiges Zeug oder so mit rübergeben muss. Furchtbar. Ich habe mir gerade gedacht, ich würde auch mal wieder was cool Spaßiges drin haben, aber ich glaube, die nächsten Lieder, die ich habe, sind alle etwas eher düsterer Natur. Ja. Und jetzt wird sogar nicht nur düster, sondern horrorhaft, denn jetzt kommt ein Lied zu einem Spiel, das mich sehr beeinflusst hat. Und das ist das Silent Hill Theme von Akira Yamaoka. Das hören wir uns jetzt an. Akira Yamaoka studierte an der Kunsthochschule in Tokio Produktdesign und Innenarchitektur. Er verantwortete vor allem die Soundeffekte und auch die Musik für die Silent Hill Reihe. Er entlehnte sich dabei vor allem dem Industrial Sound vielen Dingen. Für die Silent Hill Reihe arbeitete er auch vor allem mit der Sängerin Elizabeth Mary McGlynn zusammen und da wurden dann auch die Songs mit Vocals bedient. Wenn man sich den Silent Hill Soundtrack anhört, besteht der größtenteils aber eigentlich aus eher Geräuschen, die zu einem Soundteppich zusammengebastelt worden sind. Die Silent Hill Reihe gibt es seit 1999 und besticht vor allem durch ihre horrorhaften Erlebnisse in dem kleinen Städtchen Silent Hill. Ja, das war ja ein westernhafter Titel. So hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Also ja. Es spielt mit sehr viel Inspiration durch. Ich würde jetzt mal schätzen, Enrico Morricone oder so. Kann ich mir vorstellen, Das hin? Also, weil, es hat so seine Western-Einflüsse mit drin. Das ist jetzt so mein erster Eindruck. Klingt auf jeden Fall cool. Mhm. Also, es ist, ja gut, die ganzen Game-Soundtracks, die haben natürlich so ihren speziellen Vibe. Ja? Und das ist also, das klingt gut. Ich kenne das Spiel jetzt nicht, aber jetzt sag du erstmal, was dich dazu, wie das so einfällt. Ja, ich würde gerne ein bisschen offener bei dem hier dran gehen. Ich glaube, wir haben es auch schon mal in den in unseren Episoden so ein bisschen besprochen. Ich glaube, ich weiß, dass du kein großartiger Horrorfilm-Fan bist, Steffen, ne? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne? Ja. Genau. Hast du überhaupt mal was in Richtung Horror gesehen oder ja, schon. Also was heißt Richtung Horror? Also so diese 90er Horrorfilme wie jetzt zum Beispiel Scary Movie? Also du meinst Scream. Sie verarsche Scream. Von Scream, nicht Scream selber zum Beispiel. Doch, Scream auch, meinte ich. Also, Scary Movie war ja der Originaltitel davon, also der Produktionstitel ursprünglich. Ja. Tatsächlich. Deswegen bringe ich das immer leicht durcheinander. Ich meine, also die originale Scream, auch die lustigen Versionen davon, also Scary Movie und sowas. Aber auch hier, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und sowas. Okay. Also das kenne ich dann schon. Oder jetzt die Saw-Reihe zum Beispiel. Ah ja, okay, also das ist ja schon mal doch mal ein bisschen was. Teil. Also von daher, ja, ist da schon ein bisschen was da. Also dann gehe ich mal davon aus, wenn ich mir diese Horrorfilme anhöre, die du gesehen hast, das sind ja dann eher auch eher sowas wie Slasher-Filme, sagt man ja gerne dazu, ja. Ne, wo einer hinterher, oder Saw-Filme. Ja, da wird ja gerne mittlerweile das böse Wort nach den die späteren Filme Torture-Porn, ja, also im Sinne von Folterszenen gerne mal drin gehabt, wobei der erste Teil, finde ich, immer noch sehr, sehr gut ist. Und da diese Folterszenen, nenne ich sie mal so, jetzt nicht mehr dieses typische, oh, damit bewerben wir jetzt den Film, wie es dann ganz zum Schluss bei der Saw-Reihe gerne mal gemacht worden ist, mit Saw 3D. Und da hast du auf dem Plakat dann schon die ersten Kreissägen, die da reinkommen, weil Saw ja dann zum Beispiel immer auch nette Ideen hatte, was den Kniff angeht, auch wenn das nachher übertrieben worden ist. Das Thema ist also Horror, was ich hier mit aufmachen will. Und warum dieser Song? Ja, ich gebe dir recht, das ist eine gute Sache, dass du sagst Western. Wäre mir gar nicht so krass aufgefallen, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest. Aber dieses Instrument, ich glaube ja, dass das, ich könnte mir vorstellen, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, dass das eine Balalaika ist, die ganze Zeit im Hintergrund so spielt, weil eine Gitarre kann das auf jeden Fall nicht sein, meine ich, ne? Weil dafür ist das doch zu schnell. Also ich kenne mich jetzt nicht so gut aus bei Musikinstrumenten, aber ich denke immer an das Wort Balalaika, ich weiß nicht warum. Ich glaube, das ist ja so eine, ist das so eine ähnlich wie eine kleine Gitarre, Ukulele? Gut, ihr seht schon sehr viel Sachkenntnis. Wer also mich aufklären kann, kann gerne in die Kommentare schreiben, habe ich kein Problem mit. Das Thema Horror ist für mich ein sehr faszinierendes und ich weiß eigentlich nicht warum. Ich muss dazu sagen, eigentlich habe ich in meinem kurzen Leben bis jetzt hierhin auch schon genug Sachen erlebt, wo ich sagen würde, eigentlich sollte ich dir keine Horrorfilme antun. Aber ich habe eine morbide Faszination dafür. Ich kann es dir selber noch nicht mehr erklären. Und eines der Dinge, die mich mit am meisten herausgefordert hat, war die Spielereihe, die zu diesem Song gehört. Das, was ihr sozusagen jetzt gehört habt, das ihr übrigens als einziges nicht auf unserer Spotify-Playlist hören könnt. So viel ich weiß, Steffen, kommt von deiner Seite, gibt's ja auch noch eine YouTube-Playlist, ne? Die hat's mal angefangen. Naja. Ihr könnt also alle Songs, die wir bis jetzt vorgespielt haben, entweder auf Spotify, damit Ausnahme dieses Songs, das gibt's leider in der Form nicht, oder auf YouTube, da müsste es dann wahrscheinlich alle geben. In dem Blogbeitrag sind die dann nochmal verlinkt, anhören, nur für euch zur Info. Aber zurück zum Thema. Silent Hill ist im Endeffekt der Horror, den du dir wahrscheinlich nicht gerne antun würdest, weil wenn ich dich so ein bisschen rausgehört habe, magst du es ja eher, wenn es eine menschliche Bedrohung dahinter ist. Bei Saw ist ja auch eine menschliche Bedrohung dahinter und bei Scream, Scary Movie, ja auch. Mhm. Bei Silent Hill ist es im Endeffekt ein ganzer Ort, den ich total interessant finde, dass in dem sozusagen so horrorhafte, so eine horrorhafte Magie dahinter steckt. Also Silent Hill ist im Endeffekt eine Stadt, in der sehr viele schlimme Dinge passiert sind und diese schlimmen Dinge haften der Stadt sozusagen so ein bisschen an. Also die Stadt ist dauernd in Nebel getaucht. Das liegt daran, dass mal in einem Minenschacht seit Ewigkeiten es dort brennt und deswegen die Nebeldampfschwaden da hochfliegen. Und es gibt von Silent Hill nicht nur diese nebelhafte Wand, sondern es gibt auch noch die Version rostig, blutig. Das heißt, es gibt auch noch zwei Welten. Und diese Faszination, die diese Stadt auf mich aus hat, ist auch noch die Geschichte, weil ich liebe ja Geschichten und liebe Geschichten, die vor allem so ein bisschen Dramatik dahinter haben und so einen tieferen Kern. Bei Silent Hill geht es darum, dass ein Familienvater, Harry Mason, seine Tochter Cheryl sucht. Und das passiert dadurch, dass sie einen Autounfall haben und er alleine in seinem Wagen aufwacht. Er wacht in seinem Wagen auf und bemerkt, meine Tochter ist nicht mehr da, und trifft dann kurz darauf auf die Polizistin, da weiß ich den gerade, glaube ich, gerade den Namen nicht, und sie will ihm dabei helfen, aber er merkt schon von Anfang an, in dieser Stadt stimmt auch irgendwas nicht. Direkt nachdem er aus diesem Auto aufgewacht ist, geht er erstmal in eine kleine Gasse, wo er denkt, seine Tochter rennt gerade vor ihm weg, Und dann kommen horrorhafte Wesen auf ihn zu. Also eine Art Kreaturen, Zombies, so in die Richtung. Aber in Tierform, fliegende Urviecher und sowas. Aber diese schreckhaften Momente mit diesen Viechern ist nicht das eigentliche an Silent Hill. Das eigentliche an Silent Hill ist dieses Mysterium, was dahinter sich verbirgt. Und das ist beim Horror für mich auch immer noch ein interessanter Teil. Wenn ich zum Beispiel The Walking Dead nehme, das, da wird ja zum Beispiel das Horror nie aufgeklärt, finde ich auch in Ordnung. Manchmal muss auch so ein ganz kleiner Teil muss ungeklärt bleiben, damit dieses Mysterium aufrechterhalten bleibt. Und ich kann euch mal kurz erklären, wie sehr mich diese Geschichte sozusagen geprägt hat. Weil ihr merkt gerade, für mich ist es sehr schwer zu sagen, warum ich das eigentlich gerne so mag. Ja, es ist einfach sehr schwer für mich. Aber ich bin mal so sehr versessen drauf gewesen, diesen Silent Hill Spirit nach den ganzen Spielen, die erschienen sind, und es sind ziemlich viele erschienen, aufrechtzuerhalten, dass ich angefangen habe, einen Roman zu schreiben von einem jungen Mann, der einen Brief von seinem Vater erhält, dass er doch ihn suchen soll in einem kleinen Ort namens Schwarztal. Und Schwarztal sollte ein Ort sein, mitten in einem Wald, ganz abgelegen, so wie Silent Hill auch, weit weg von der ganzen Zivilisation. Und mit diesem Brief fängt bei dem jungen Mann auch an, Dinge in seinem Körper vorzugehen, die er sonst nicht so kennt. Er ist eigentlich ein eher zurückhaltender Mensch gewesen, hat auch auf sexuelle Kontakte nicht so Wert gelegt, und von dem einen auf den anderen Tag, als dieser Brief gekommen ist, will er so gesehen mit fast jeder rummachen. Er ist fast besessen von diesem Gedanken, so wie er auch besessen ist von diesem Gedanken, in dieser Stadt seinen Vater wiederzufinden. Und dieses, was ist mit meinem Papa passiert, was sind so Dinge, die mich damit angehen, die habe ich versucht in einem Roman, den ich bei einem NaNoWriMo, das heißt in einem National Writing Month, das ist immer im November, mit aufzuschreiben, mit rüber zu transportieren, habe es aber jetzt nicht bis zum Schluss geschrieben, aber ich wollte dieses Gefühl, was Silent Hill mir gibt, wieder zurückholen. Und ich war so versessen damals, dieses Spiel zu spielen, dass ich sogar angefangen habe, mir ganz viele Fantheorien darüber durchzulesen, was in dieser Stadt eigentlich passiert ist. Ich bin jetzt immer noch, und ich hasse mich dafür, auf der Suche nach einem Bookmark, wo diese verdammte riesige Theorie drinsteht. Ich finde es einfach nicht mehr wieder. Okay. Man war damals so, ich habe es gelesen, und Seiten von früher, ich gebe sowas ein wie Theorien Silent Hill, ist nirgendwo mehr zu finden. Das war eine super tolle, lange Theorie. Jetzt also ein kleiner Aufruf an mich, wirklich, wer sich diese Folge bis hierhin durchgehört hat, wenn jemand diese Seite mit den ganzen Theorien zu Silent Hill, die sehr ausführlich waren, ich glaube auch auf Englisch, finden sollte, dann schickt mir die bitte als Link. Mich würde es richtig interessieren. Ja. Wir hatten so viel Angst vor diesem Spiel, Steffen, ja. Silent Hill. Wir haben das damals auf unsere Hollandfahrt mitgenommen. Ich hatte eine PlayStation 1 untergepackt, okay, und habe das Spiel mitgenommen. Und wir haben das in der ersten Nacht gespielt. Und ich hatte es davor schon angefangen zu spielen und habe den Jungs immer gesagt, Jungs, dieses Spiel, ihr werdet euch in die Hose kacken. Ja. So viel Angst wird das verbreiten. Ja, erste Nacht, wir spielen das zusammen, alle ziemlich dunkel, 2-3 Leute. Nach den ersten 15 Minuten wird die PlayStation wieder ausgemacht, als in diesem Spiel eine Sirene auftaucht und ganz laut heult. Und dann wurde über dieses Spiel nie wieder gespielt. Weil das bedroht ja unsere Männlichkeit, dass so ein Computerspiel es auch noch hinkriegt, dass wir also da so, als geht doch nicht. Ja. Und ich weiß nicht warum, aber dieses okkulte, mysteriöse, horrorhafte zieht mich immer wieder an. Das treibt so im Moment zu seinen Blüten, dass ich im Moment auf Amazon Prime mir die deutsche Sendung Geisterakten antue, wo Leute im Endeffekt richtig gelangweilt an verlassenen Orten, Friedhöfen, Kellern, sonst was rumsitzen und mit pseudowissenschaftlichen Geräten, EMP, also das sind so Rekorderaufnahmen, versuchen Geisterstimmen einzufangen. Da passiert natürlich auch irgendetwas. Das ist auch gruselig in dem Sinne, aber ich glaube jetzt nicht daran, dass es so etwas existiert. Aber es ist super interessant für mich zu wissen, dass es mehr gibt. Und das ist auch das, was Silent Hill so ein bisschen aussagt. Bei Silent Hill, hatte ich ja kurz erzählt, ist im Endeffekt nur ein Familienvater, der seine Tochter sucht. Aber da steckt so mehr dahinter. Und wenn das so tiefgründig wird, dann spricht mich das total an. Und dieses Lied was wir jetzt gehört haben, um eigentlich wieder zu der Musik zurückzukommen, ist im Endeffekt das Anfangslied des Ganzen, aber auch der Abschlusstrack des ganzen Spiels. Und taucht das zwischendrin nochmal als Thema irgendwie auf? Ja, es taucht auch zwischendurch immer wieder als Thema, auch in den späteren Silent Hill Spielen und auch natürlich in dem Film immer wieder. Ja. Und sobald Silent Hill Fans dieses Lied hören, es gibt so eine Live-Aufnahme, in denen Akira Yamaoka das anspielt. Und da fangen die Fans direkt aus an zu flippen, weil das ist das Theme, was mit dieser Stadt verbunden ist. Hm. Und ich glaube auch manchmal auch, um es mal biografische Rückbezüge zu kriegen, Silent Hill, eine Kleinstadt, ziemlich weit abgeschlossen, weit ab von größeren Städten, fernab. Ich habe damals gewohnt in Wipperfürth, einer Stadt, von der man ungefähr eine Stunde nach Köln brauchte, mit dem Auto vielleicht 40 Minuten, von Wäldern umringt, Kühe waren mehr da als Einwohner und lustige, gruselige Gruppierungen wie Schützenvereine und sowas marodierten in der Gegend herum. Okay. Hat es vielleicht irgendwas mit mir, meiner Biografie zu tun? Man weiß es nicht. Aber das lasse ich wie auch immer hier, wie bei Silent Hill, einfach offen. Ja, okay. Ja, so ein bisschen was muss ja auch noch, ne? Genau, ein bisschen was muss ja noch offen bleiben. Und deswegen ein instrumentales Lied. Und ich bin, wie gesagt, immer wieder fasziniert, wenn ich es halt höre. Ne? Ja. Cool. Ja, ne, also Game Soundtracks haben ja in den letzten Jahren, eigentlich immer schon so einen gewissen Charme. Also es kommt immer drauf an, ja. Also jeder von uns erkennt sofort eine Super Mario Musik, wenn er sie hört, ja. Oder das Tetris-Lied, ja, das Tetris-Theme. So geht's natürlich immer weiter. Also die Soundtracks werden auch immer besser. Hast du irgendeinen Lieblingssoundtrack aus Spielen, der dir direkt einfällt oder wo du die Musik ganz gut fandst? Prinzipiell die ganze musikalische Untermalung bei den Arkham-Spielen fand ich sehr gut. Oh ja. Ja, also auch schön atmosphärisch und düster passte dazu, logischerweise. Aber ja, also was anderes hätte ich auch nicht erwartet, aber es ist gut umgesetzt worden. Bei Red Dead Redemption zum Beispiel, den ich ja gerade den zweiten Teil spiele, da hast du ja natürlich auch jede Menge Stücke drin, die das Ganze super untermalen an gewissen Schlüsselszenen und sowas. Und das packt dann doch immer sehr, ganz, sehr gut in dem Moment. Also das funktioniert super, ja. Manchmal haben ja auch einfach die Leute, die Games machen, ich finde, Spiele, die gut laufen, haben immer gute Musik. Wenn ich mir zum Beispiel GTA überlege, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war der Vorgänger von GTA 5, GTA 4, ich weiß gerade nicht den Titel, da habe ich zum Beispiel das Spiel nie gespielt, aber ich habe den Soundtrack dazu. Der ist sehr, sehr gut. Also, der ist mega krass. Also den höre ich mir rauf und runter an. Ich weiß gar nicht, ob es GTA 4, ich weiß gerade nicht. Könnte 4 gewesen sein, ja. Da war der Soundtrack auch ziemlich gut. Wobei das da ja kein Original-Score in dem Sinne war, sondern halt, da waren es halt eine Musikzusammenstellung, ne? Wenn ich so fing es an, bei dem, wie das Lied angefangen hat. Ich glaube, da war das Lied, was im Menü zu hören war, das zum Beispiel war direkt am Anfang mit drin. Ich kann auch nochmal zu Silent Hill rückgängig sagen, auch bei Silent Hill ist es nicht anders. Bei diesem Spiel ist einfach sind einfach die Songs mit prägend. Also es sind die atmosphärischen Sounds, da sind sehr viele Geräusche drin, so ganz wirre, man sagt da wohl Industrial dazu, Geräusche oder sowas, also industriell oder sowas. Mhm. Aber dann gibt es zwischen diesen Geräusch-Parts, gibt es zusammen von Akira Yamaoka, zusammen mit Elizabeth Mary McGlenn, furchtbarer Name, gibt es manchmal Songs, wo sie gesungen hat. Und da sind fantastische Songs drauf. Also die kann ich wirklich nur mal empfehlen. Ja. Es gibt zum Beispiel bei den späteren Songs One More Soul to the Call. Da war noch meine Idee, ob ich vielleicht etwas von ihr nehme, wo gesungen wird. Aber ich wollte wirklich den Meilenstein legen, zu sagen, welches Lied hat mich auf diese Spielereihe eigentlich gebracht, mit der ich auch so viel Zeit verbringe. bei der ich sogar vor ein, zwei Jahren mir die gesamte Compilation für den Computer geholt habe und angefangen habe und es sofort wieder zugemacht habe, weil ich immer noch Angst habe. Ich habe immer noch Angst vor diesem Spiel, mich einzukacken spontan. Und deswegen versuche ich es lieber erstmal nicht. Und deswegen, ich bin der Meinung, jedes gute Spiel hat auch einen ziemlich guten Soundtrack. Mindestens das. Ne? Und wenn es ein Scheißspiel ist, dann hat es hoffentlich wenigstens gute Musik. Weil Tony Hawk, wenn ich da Musik raushöre, denke ich sofort wieder an Skateboarden, obwohl die Songs nichts damit zu tun haben. Blitzkrieg Bob zum Beispiel ist bei Tony Hawk Skateboarding mit dabei gewesen. Wenn ich das höre, denke ich sofort eher an Olli als an das, was in dem Lied drin vorkommt. Und das ist einfach fantastisch gemacht. Und deswegen ist Silent Hill für mich auch so eine krasse Verbindung halt gewesen. Hast du geskatet oder hast du nur virtuell? Ich habe nie geskatet. Nee, ich habe wirklich nur ich habe noch nicht mal Fingerboard geskatet. Ich habe wirklich nur also die meisten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, ich wahrscheinlich immer eher digital gemacht als wie im wirklichen Leben. Ist auch, glaube ich, mal besser. Ich glaube, ich wäre der geborene Kandidat für Brüche bei Skateboardfahren. Ich glaube, ich würde einen Olli machen oder hier. Es gibt doch dieses, man stellt sich hinten auf das Skateboard so, dass es so angewinkelt ist. Mhm. Ich glaube, ich wäre der erste Mensch, der wahrscheinlich bei diesem Hochstellen von dem Skateboard nach hinten überkippt und sich wahrscheinlich die Rippen prellt, weil er sich dabei auch noch falsch dreht, ne? Ja. Siehe Theaterproben. Ja. Naja. Hast du geskatet? Nee. Also ich hatte zwar mein Skateboard, aber ein bisschen Rollen mehr war da nicht drin. Ja. okay. Ja, ich glaube, das war's zu was man sich auf ein Spiel bezogen hat. Ich hätte als nächstes im Angebot eher ein Lied, das sich dann wieder mehr auf mein Leben bezieht, wobei ich in dem Fall auch nicht so viel dazu zu sagen habe. Es hat aber leider wieder mit dem Arbeitskontext zu tun. Diesmal aber etwas positiver und zorniger, würde ich sagen, als bei dem ersten Arbeitslied mit Apoptigma Berserk. Und das würde ich dir jetzt gerne mal vorspielen, Steffen. Und das ist die gute Adel mit Skyfall aus dem James Bond Film Skyfall, überraschenderweise. Dann hören wir uns das so mal an. 2012, im 5. Oktober erschien der neue Bond-Song von Adele, Skyfall, zum gleichnamigen Film. Als erster Bond-Filmsong überhaupt schaffte es einen Oscar, den Golden Globe Award und den Grammy zu bekommen. Die Liste der James-Bond-Lieder ist natürlich sehr lang. Man konzentrierte sich bei diesem Bond-Song wieder darauf, dass es mehr balladig wurde, während die vorigen, nämlich Another Way to Die von Alicia Keys oder Jack White und You Know My Name von Casino Royale, eher sehr rocklastig waren, kam man hier bei Skyfall wieder mehr in Richtung Ballade. Vor allem wichtig war auch den Produzenten, in diesem Lied auch wieder persönliche Dinge aus dem Film in das Lied einlaufen zu lassen. Hier sei nur mal der Wikipedia-Eintrag wärmstens empfohlen. Der ist sehr lang und sehr detailliert und gibt auch wieder, inwieweit sich das Lied sehr, sehr nah an die Filmvorlage hält. So, das war Skyfall von der lieben Adele. Hatte ich da Basti rausgesucht. Ja. Was mir bei den Bond-Soundtracks natürlich immer auffällt, ist, dass die sehr, sehr kraftvoll sind. Warum ausgerechnet das, Basti? Mit James Bond gebe ich natürlich recht. Es hat lustigerweise und bei mir zu tun. Ich hatte dir ja schon mal so ein bisschen angerissen, aus welcher Kategorie meines Lebens das kommen könnte. In dem Fall ist es die Kategorie Arbeit. Steffen, ja. Was könntest du dir vorstellen, warum ich diesen Song gerade für Arbeit benutze? Oder warum es in die Kategorie Arbeit fällt? Was könntest du dir vorstellen? Hast du irgendwie mal Fensterputzer oder so? Ich war schon ziemlich vieles, aber Fensterputzer zum Glück bei meiner Höhenangst noch nicht. nee, keine Ahnung. Habt ihr irgendwie mal James Bond Event gehabt oder irgendwas in dem Sinne? Ach, das wäre so schön, wenn es so schön gewesen wäre. Ich habe ja vorhin mal gesagt, ich hatte bezüglich Arbeit ja schon einen Song dabei, der eher dafür spricht, dass es nicht so gut gelaufen ist, auch wenn das Lied ganz gut war. Hier ist es in dem Fall so, es ist für mich Skyfall so eine Art Befreiungslied. Mhm. Wir schreiben das Jahr 2000. Wie lange habe ich da gearbeitet? Wann habe ich einen Abschluss gemacht? 2000, vielleicht 2012. Ich bin nicht ganz so gut im Daten zurück, ja, 2011, 2012. Jedenfalls, das war meine erste Arbeitsstelle, die ich da angetreten habe. Ich habe in einem Online-Shop gearbeitet, der Leuchtartikel verkauft hat. Also sprich, Außenlampen, Innenlampen, Deckenlampen, Dekolampen. Zu Anfang habe ich da als studentische Aushilfe angefangen. Und meine Arbeit damals in den guten alten 2005er SEO-Jahren bestand auf eBay, die Titel für die Auktion zu schreiben. Was nichts anderes bedeutet als, da es damals noch sehr viel einfacher mit Themen zuging, habe ich in die Titel dieser ganzen Auktion immer sowas reinschreiben dürfen wie Deckenlampen, Deckenleuchte, Lampe, Leuchte, Innenlampe, Innenleuchte, rustikal. Weil das ist so, ich glaube, es gab ein Zeichenlimit dafür, aber du siehst, worauf das hinausläuft. Im Endeffekt war nachher ein Shop gefüllt, der überall drin stehen hatte, Innenlampe, Innenleuchte, Deckenlampe, Deckenleuchte, Deckenfluter, irgendwie sowas, Farbwechsler, bla bla bla. Also ununterscheidbar, nur am Bild unterscheidbar, was da eigentlich drin vorkommt. Eine spannende Arbeit. Ja. Später hat sich das zum Glück alles ein bisschen vergrößert, weil das war auch mein erster Job, den ich gemacht habe. Als von studentischer Aushilfe rüber zur Vollzeitkraft. Und es gab da so ein paar Anekdoten, wie zum Beispiel, ich habe auch im Lager ausgeholfen. Also ich weiß auch, was es bedeutet, im Lager mitzuhelfen. Und ich bin ja handwerklich, also da würde ich am liebsten immer sagen, hier Hyperlink zu meiner Frau setzen, alles was handwerklich betrifft, bitte geben Sie meiner Frau den Hammer in die Hand, sonst wird das nachher nix. Dort musste ich halt mit anpacken und ich habe zum Beispiel mir zur Aufgabe gemacht, immer nur die kleinen Pakete zu packen, weil die großen waren mir zu anstrengend, weil da konnte man viel mehr falsch machen bei dem größeren Volumen. Also habe ich immer die kleinen Pakete gepackt, was nachher irgendwann aufgefallen ist und seitdem existiert wohl in dieser Firma wohl noch immer ein für die kleinen Pakete der Begriff, mach doch mal ein Basti-Paket. Also Pakete, die irgendwie ihre kleinere Lampen drin hat. Das ist noch so eines von den spaßigen Geschichten, die ich da drin habe. Ich glaube, es wäre spaßig gewesen, wenn ich Teile der Chefetage diplomatisch gesagt ein bisschen anstrengend waren. Und zum Schluss der ganzen Zeit ich auch froh war, dass ich irgendwann gehen durfte, gehen konnte, was anderes gefunden hatte. Und es war nachher so nervig, dass ich so sauer war. Und zu dem Zeitpunkt, als Richtung Kündigung und sowas ging, kam der neue James Bond raus. Skyfall. Ja. Ja. Der dritte Film mit, ich wollte gerade Christian Bale sagen. Du weißt, wer der Hauptdarsteller. Was? Daniel Craig. Daniel Craig, da komm ich auf Christian Bale. Ich bin James Bond. Und das Schöne ist, ich bin zusammen mit meinem Vater, habe ich gerne James Bond geguckt oder gucke ich immer noch gerne zwischendurch. Ich habe ihm letztens die James Bond Collection geschenkt. Und das ist, nachdem ich den gesehen habe, zu einem meiner Lieblingsbonds, also wirklich einer meiner All-Time-Favorites, weil es hat persönliche Geschichte von James Bond, es hat ein bisschen Agenten-Style mit drin und es passieren auch noch sehr dramatische Dinge. Und dazu auch noch unterlegt von einem tollen Soundtrack von Adele. Jetzt geht's ja darum, wenn man sich so ein bisschen Skyfall anhört, jetzt kommt's bei mir so ein bisschen auf den Text an, noch nicht mal auf das, was dahin geht, habe ich Skyfall für mich so ein bisschen interpretiert, wie es die Gallier bei Asterix machen. Die Gallier bei Asterix sagen ja immer sowas wie, oh, beim Tentatis, da wird uns der Himmel auf den Kopf fallen. Und daran musste ich bei Skyfall lustigerweise auch zwischendurch denken. Und diese Verbindung zusammen mit meiner Absicht, endlich aus diesem nicht zitierfähig Kackladen rauszukommen, war so groß, dass ich jeden Morgen, also ich habe gearbeitet, in Köln, in einem weit entlegenen Stadtteil von Köln, und in der Nähe von diesem Stadtteil stand eines dieser großen Telekom-Türme. Ja. Und als es mir so richtig dreckig ging, habe ich mir immer jeden Morgen die Kopfhörer reingetan, also, ne, und habe immer, bevor ich die Arbeitsstelle erreicht habe, Skyfall angemacht, mit der Vorstellung im Kopf, bitte lass diesen verkackten Turm einfach auf unsere verschissene Firma fallen, damit die verdammte Kacke endlich aufhört. Und es hat mir so gut getan, und deswegen ist Skyfall mein offizielles Kündigungslied, wenn ich irgendwo gehe, wo es mir nicht gefällt. Ich habe danach noch den Job schneller gewechselt, weil ich ein bisschen gedacht habe nach meiner ersten Erfahrung, habe aber nie wieder diese Intensität mit Skyfall gehabt, wie ich sie bei den späteren Arbeitsstellen hatte. Also diese erste Arbeitsstelle, die ich mit diesem Lied, also meine erste, wo ich Vollzeit wirklich gearbeitet habe, die habe ich nicht vergessen. Mhm. Und ich vergesse auch nicht den Moment, wo ich diesen Turm angeguckt habe und gedacht habe, so bitte, fall auf diese scheiß Arbeitsstelle runter. Ah! Und deswegen finde ich Skyfall nebenher, dass man James Bond Soundtracks ja auch immer anhört, wie du schon gesagt hast, man hört einfach raus, dass ein James Bond Soundtrack ist, weil man auch immer sofort die Vorspende von James Bond Filmen kennt und man merkt so, okay, da fliegt eine Kugel irgendwo durch, irgendwo wird eine Frau im Kleid rumschweben und sowas, das hört man auch bei diesem Soundtrack wieder raus, war für mich aber ziemlich unerheblich, war eher sehr biografisch und auch vermischt mit meinem mit meiner Liebe für James Bond. Und Skyfall, wer ihn noch nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen. Ich habe Spectre immer noch nicht geguckt. Der Teil danach, den müsste ich mir auch mal langsam anschauen. Ich glaube, der löst ja im Endeffekt alles auf, ne? Aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weißt du auch nicht. Okay. Magst du James Bond? Hast du James Bond geguckt? Ich kenne die neueren Filme mit Daniel Craig allesamt so gar nicht. Also. Okay. Mhm. Ich glaube, da habe ich noch nicht einen von gesehen. Casino Royale habe ich vielleicht mal reingeguckt. Mhm. Aber so richtig, nee, da habe ich jetzt noch keinen. Also die mit Pierce Brosnan waren, glaube ich, meine letzten. Ja. Ah ja, okay. Ja. Die ja auch in manchen Teilen gar nicht so schlecht war für ihre Zeit. Ja. Also mit Halle Berry der Teil. Jeder Bond passt zu seiner Zeit. Ja, das ist schon richtig. Ja. Hast du bezüglich, ich habe es jetzt bei dir in deiner Playlist, glaube ich, noch nicht so rausgehört, irgendetwas, ein Lied, das du, muss ja nicht negativ sein, kann auch positiv sein, dass du mit einem deiner Arbeitsstellen verbindest oder wo du sagst, wenn ich das höre, denke ich an gute Kollegen auf der Arbeit, irgendwie sowas? Nee, habe ich eigentlich in dem Sinne gar nicht so. Nee. Fällt mir jetzt auch gerade nichts ein. Also ist ja nicht schlimm. Ich hab eine, bei meiner jetzigen Arbeitsstelle habe ich kein Lied, sondern da habe ich eher eine Serie, weil ich mit von Anfang an mit meinem Bürokollegen Martin zusammengesessen habe. Ist es so, dass er hat Stromberg ungefähr 50 Mal geguckt und ich dann auch annähernd 30 Mal. Und deswegen sind bei uns Stromberg-Sprüche, inklusive meines Chefes, eigentlich Dauergang und gäbe. Also dieses Typ, auch dieser Duktus, der Stromberg gerne mal spricht, dieses hier, ne, der Martin. Dieses wird bei uns so häufig gemacht. Oder wenn einer keinen Bock hat auf eine Aufgabe, dann werden die Hände unter die Achsel gesteckt und ne, mach ich nicht. Ne. also das ist, ich glaube, wenn ich da mal gehen sollte, irgendwann mal, dann ich glaube, ich das Erste, was mir so in Erinnerung hängen bleiben dürfte, weil es immer sehr viel Spaß macht. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin ganz schlecht im Gedächtnis erinnern von Sachen, aber so Eindrücke oder so kleinere Sachen, die fallen mir dann wieder ein. Deswegen ist dieses Lied auch für mich hängen geblieben. Zum Glück, also was vieles andere ist, glaube ich, dann eher nicht so hängen geblieben, was ich gut finde. Ne? Ich finde es immer interessant, wenn ein Gefühl hängen bleibt und du kannst das mit einem Song verbinden, ne? Ja. Ist es bei dir vielleicht auch so gewesen bei deinem nächsten Song, Steffen? Welcher ist denn mein nächster Song? Ich glaube, bei dir, den hast du schon mal zwischendurch angespielt, aber es ist, glaube ich, ein alter amerikanischer Mann. Ja, der, genau, wir hören bei mir als nächstes Johnny Cash mit Hurt. Ja, wir haben jetzt Johnny Cash gehört mit We Will Meet Again. Und Steffen, mir ist gerade eine spontane Idee gekommen, weil lustigerweise wir vom selben Album, vom selben Künstler noch ein Lied von meiner Liste dabei haben. Ja. Habe ich gedacht, findest du es okay, wenn wir direkt danach das Lied von mir mitnehmen und dann beide Lieder diskutieren? Oder von der Stimmung her ist es besser, wenn wir jetzt deins alleine erstmal besprechen? Was sagst du? Nö, können wir gerne so machen. Das okay, dann machen wir das auch genauso für die Zuschauer transparent und sagen einfach, als nächstes hören wir Johnny Cash von We Will Meet Again von meiner Liste. Okay. Beide Songs, Hurt und We Will Meet Again, kommen vom selben Album von Johnny Cash, nämlich American Four, The Man Comes Around. Es ist das vierte Studioalbum von Johnny Cash und schon das vierte Studioalbum in der Serie American Recordings, so heißt es hier. Und es wurde 2002 veröffentlicht und hat Platz 2 der Country Charts erreicht und Platz 22 der Billboard 200. Selber ist dieses Album vor allem auch noch auf den Top 100 Greatest Album der Dekade gelandet, von der NME zusammengestellt, kann man sich gerne mal anschauen. Und sie selber schreiben darüber in einem Review vom 2002, dass Johnny Cash auch ein Pizzamenü singen könnte und es würde klingen wie eine Offenbarung. Und Ja, dazu haben Steffen und Basti natürlich ihre ganz eigene Meinung, wenn sie natürlich vom selben Album zwei verschiedene Songs nehmen. Ja, Basti, das war jetzt noch dein Song von Johnny Cash? Ja, von auch von Johnny Cash, vom, ich glaube, demselben Album, deswegen habe ich jetzt einfach mal spontan gedacht, können wir ja mal machen. Ja. Es müsste das Album American Fear, The Man Comes Around sein. Ich gucke mir gerade mal die Trackliste an. Und da ist dein Hurt drauf. Genau, und da ist auch We Will Meet Again drauf. Und Hurt ist sogar der zweite Song, direkt nach The Man Comes Around, dem Titelgebenden. Ja. Und man hat gerade gemerkt, also ist jetzt, ich gebe nur ganz kurz meine Empfindung mal gerade mal wieder, bevor wir uns erstmal auf deinen Song stürzen, dann können wir ja gucken, wie wir das machen. Die Stimmung nach Hurt war auf jeden Fall sehr viel gedämpfter, also sehr viel melancholischer, als wie sie jetzt nach We Will Meet Again war, wobei We Will Meet Again ja auch eigentlich ein trauriges Thema in sich hat, so wie das ganze Album, finde ich, von Johnny Cash so ein bisschen. Mhm. Warum Hurt, Steffen? Warum Hurt? Weil ich den Song einfach so melancholisch und berührend finde irgendwie, so wie er ihn ausgedrückt und interpretiert hat. Wenn man das Video dazu kennt, dann sieht man auch, dass Johnny Cash da wirklich am Ende seiner Tage ist. Also er ist ein gezeichneter Mann, er bebt, trägt den Song auch mit sehr gebrochener Stimme vor und so weiter und so fort. Und man weiß auch, dass er nach dem Video dann nicht mehr lange lebt. Also das ist einfach, wie soll ich das sagen, also auch so, wenn man auf den Text hört, also mit welcher Ruhe, mit welcher Gelassenheit und trotzdem mit welcher Erschüttertheit er das Ganze so ein bisschen vorträgt, das kriegt das Original überhaupt nicht hin. Also ich weiß nicht, ob du das Original kennst von den Nine Inch Nails, glaube ich. Vor der Aufnahme nochmal ganz kurz gehört und war etwas irritiert. Ja. Ist ja was völlig anderes. Ich wusste auch gar nicht vorher, bevor ich das von Johnny Cash gehört habe, die Version, dass es das Lied überhaupt gibt. Also da bin ich tatsächlich erst durch ihn drauf aufmerksam geworden und würde auch jederzeit seine Version vorziehen. Das ist also, das ist atemberaubend, was er aus der Nummer gemacht hat, wenn man das mal mit dem Original vergleicht. Und ja, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass er da, dass das im Grunde sein Lebensabend ist. Ja, also da ist es dann wirklich nicht mehr weit bis zu dem Tag, an dem er dann gestorben ist. Dann siehst du ja auch seine Frau noch mit im Video und so weiter. Und ja, es ist einfach ein sehr emotionaler Song. Und, ja. Ja, denkt auf, regt auf jeden Fall zum Nachdenken irgendwie an auch. Also, so wenn man so ein bisschen auf den Text hört, ja. Und was hat man alles falsch gemacht in Freundschaften und so weiter und so fort. Und ja, es ist ich finde das einen der berührendsten Songs überhaupt, die ich kenne. Und ja, hat man den hat man ja auch dann passend für den Film Logan als Trailermusik genommen zum Beispiel. Ja. Ich bin derselben Meinung wie du, dass ich glaube, das gesamte Album, was dann, wenn man sich so die Titelliste anschaut, was da drin vorkommt, I'm So Lonesome, I Could Cry, Tear-Stained Letter, alles hat so eine gewisse Melancholie mit, als ja. Wüsste er auf jeden Fall Bescheid. Und das ist bei Hurt natürlich ziemlich krass mit dabei. Ja. Und ich habe das Album damals gehört und war hin und weg davon. Also ich sehe auch lustigerweise gerade, dass sehr viele, also eigentlich alle Dinge, die da auf diesem Album vorkommen, fast alles nur Cover sind von anderen Songs. Ja, ja. Was mir jetzt erst aufgefallen ist, für mich hätte es original so sein können, dass diese Lieder original von ihm kommen. Auch das Lied, was ich jetzt mit vorgeschlagen habe, ist auch von jemand anderes. Müssen wir das Original da auch mal anhören. Aber er gibt es mit seiner, also da wusste man ja auch, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen in die Richtung, okay, das ist jetzt, auch es ist ja alles so schwarz-weiß gehalten, auch in den Videos, die dazu passen. Das ist so ein schön melancholisches Album, so kurz vor Schluss, wo du ja auch eher in der Gewissheit bist, okay, es wird ihn jetzt nicht mehr lange geben. Anders wie bei einem Song, den wir schon vorhatten, als wir nämlich Linkin Park hatten und da der Frontsänger gestorben ist, da macht man in der rückblickend denkt man sich so, krass, was in den Alben schon alles verarbeitet worden ist, ne? Aber erst nachdem er jetzt gestorben ist. Man wäre nie drauf gekommen, wenn er nicht halt, oder man wäre vielleicht nicht drauf gekommen, wenn er jetzt nicht danach im Nachhinein gestorben wäre. Hier bei dem Album könntest du sagen, es ist so, als hätte er sich dieses Album mit in sein Grab mit reingelegt, um damit zu gehen. Und das ist eine sehr schöne Vorstellung. Ja. Würde ich einfach mal sagen. Ja. Und bei Hurt ist es, finde ich, da gebe ich dir recht, das ist sozusagen auch das Melancholische von den beiden Cash-Sachen. Also ich habe vorher nie Cash gehört. Das Einzige, was ich von Cash kannte, war die Verfilmung mit Joaquin Phoenix, die ich fantastisch fand. Ja. Und da habe ich mir dann auch nur damals die gesungenen Sachen von Joaquin Phoenix angehört, die ich eigentlich ganz gut fand. Mhm. Hatte aber mit Johnny Cash bis zu diesem Album hier und wahrscheinlich auch inspiriert durch den Film nichts am Hut. Wäre auch niemals meine Musikrichtung gewesen, aber dieses Album hat irgendwas, was mich so richtig mit reingezogen hat. Und aber auch vor allem, das finde ich, ist das Positive an dem Ding. Ja. Es ist nicht alles nur traurig. Also er singt es ja auch immer so, dass immer noch ein gewisser Teil Freude mit drin ist. Und das Lied, was ich jetzt zum Beispiel genommen habe, We Will Meet Again, ist für mich ganz persönlich das Lied, jetzt wird es was privat, aber das hätte ich gerne auf meiner Beerdigung. Mhm. Ich bin nicht gläubig, gar nicht. Mhm. Aber ich habe wahrscheinlich so den Glauben daran, dass man sich irgendwie immer wieder trifft. Wahrscheinlich, wenn man mich auf irgendwas festnageln könnte, würde ich wahrscheinlich am ehesten an Wiedergeburt oder sowas glauben. Tut aber hier nicht zur Sache. Ich finde es einen versöhnlichen Gedanken, mit dem man hier rausgeht, als letztes Lied We Will Meet Again zu nehmen, um zu sagen, dass wir uns alle irgendwann wiedersehen werden. Mhm. Und vor allem habe ich dieses Lied auch genommen. Ich habe es irgendwann mal gefunden, als ich noch Webradio-Moderator war, von einem kleinen Sender in der Eifel, der hieß Rox FM, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Das gehörte zu einem Portal, wo sich Eifler Leute, glaube ich, getroffen haben. Da hat mich ein Kollege mitgebracht und die Sendung ist so Basti fantastisch, Basti grausam, wie man sich nur vorstellen kann, total laut, überspitzt, Gag an Gag, wo ich mir manchmal selber auf den Sack gehe. Aber das letzte Stück, ja, es muss auch mal manchmal einfach ein bisschen selbstkritisch sein. Mhm. Zum Schluss jeder Sendung habe ich We Will Meet Again gespielt. Damals natürlich noch eher von dem Hintergrund, dass es wieder eine nächste Sendung geben wird. Aber auch im Kopf habe ich immer gedacht, es ist so ein schönes Ende, wie hier bei den beiden Fest- und Flauschig-Leuten das Lied, was sie von dem, ich weiß jetzt gerade den Titel nicht, da nehmen die auch mal so ein elterliches Lied, ein deutsches, was ich jetzt gerade nicht mehr sagen kann. Ich finde, diese älteren, getragenen Lieder haben auch immer noch so eine Doppeldeutigkeit. Das würde ich zum Beispiel nie hinkriegen, wenn ich zum Schluss dieser Radiosendung zum Beispiel hätte spielen können Bye Bye Bye von den Backstreet Boys, wenn das von den Backstreet Boys ist. Oder Backstreet's Back. Das ist, 90er Jahre sind Lieder sind cool, um Party zu machen, um seinen Kopf auszuschalten. Dieses ganze Album von Johnny Cash ist, um seinen Kopf anzumachen. Um mal zu sagen, alles andere interessiert mich jetzt gerade mal nicht. Ich höre nur noch diese Musik. Ich glaube nicht, dass man ich finde, man sollte, wenn man diese Lieder hört, nicht unbedingt noch was nebenher machen. Man sollte sich in der Musik fallen lassen, weil sie ist einfach echt toll, muss ich jetzt einfach mal sagen. Also deswegen hat es auch einer dieser Lieder, in dem Fall bei mir, das etwas versöhnlichere zum Schluss, auch bis dahin geschafft. Und bei dir das nachdenklich Traurige, was ja auch ein schöner Anfangspunkt ist. Du sagst, in dem Hurt-Ding wird von Schmerzen gesprochen und zum Schluss sagt man trotzdem, wir treffen uns wieder. Deswegen fand ich es so schön, dass wir beide gerade von diesem Album ein Lied genommen haben. Ja. Das ist so meine ganz persönliche Sicht auf dieses Album. Ja. Mhm. Cool, ja. Hast du das ganze Album denn auch neben Hurt gehört oder hast ich du eher auf... Ich komplett gehört. Also das, was du jetzt hattest zum Beispiel, We Will Meet Again, das kann ich noch gar nicht. Aber auch so andere Songs von dem Album, wie zum Beispiel seine Version von Personal Jesus und sowas, die kenne ich. Also von daher ein bisschen was. Nicht das komplette Album, aber ja. Aber werde ich mir sicherlich jetzt auch die Tage nochmal das komplette Album einfach mal anhören. Ja. Kann ich dir wirklich nur empfehlen. Also ich auch das Lied, was auf deinem Lied folgt, hört. Give My Love to Rose. Mhm. Solltest du auch dir auch anhören, weil es passt, also das ganze Album ist für mich so eine schöne kleine Erzählung an sich. Mhm. Da sind natürlich ein paar sehr amerikanische Sachen mit dabei, liegt auch an den Liedern, die er sich ausgesucht hat. Aber das ist egal. Also so wie er es vorträgt, ist das universell. Also es ist sehr, sehr schönes Album. Also wirklich eines meiner Alben, wo ich fast jedes Lied sagen kann, das finde ich sehr schön gemacht. Mhm. Gibt's ja auch selten, ne? Ja, das stimmt. Ja. Sehr gut. Okay. Hui. Ja, das war der Johnny, ne? Der Johnny Cash. Wo sind wir denn jetzt? Hm. Ja, mach den weiter, Basti. Ja, wer hast du jetzt mit dem Finger aufgezeigt, dann bist du dran. Habe ich mit dem Finger drauf gezeigt? Ich habe gar nicht. Nein, den Finger aufgezeigt. Der Goofy hat aufgezeigt, deswegen bist du jetzt dran. Ja, du darfst entscheiden. Gut, dann mache ich weiter mit dem Song Tribute von Tenacious D. Tribute von Tenacious D wurde 2001 auf dem Album Tenacious D veröffentlicht. Und um die Frage zu beantworten, ja, es gibt das beste Lied der Welt, was in ihrem Song Tribute sozusagen verarbeitet wird. Und Jack Black hat die Frage schon selbst ein bisschen beantwortet. Zudem das Lied ist ein bisschen verschwurbelt, auch selber sagt. Denn durch die Ähnlichkeiten zur Version, zur Originalversion, ist nämlich Stairway to Heaven von Led Zeppelin als bester Song der Welt zu sehen. Denn Melodie und Gitarrenpassagen weisen darauf hin. Und wie gesagt, Jack Black hat selber dazu gesagt, dass das stimmt. Denn er bestätigt das, dass er für ihn, Led Zeppelin, die beste Band der Welt ist. So, das war doch mal jetzt im Gegensatz zu dem sehr cashigen, runtergehenden, melancholischen The Man Comes Around 4. Ja. Ja, sind wir jetzt ganz woanders gelandet, Steffen. Wir wurden gerade durcheinander gerockt vom guten Tenacious D. Ja. Mit Tribute. Ja. Und mir bleibt auch hier nichts anderes zu sagen, als was für eine geile Idee, diesen Song mit reinzunehmen. Denn natürlich habe ich das Album und auch das Lied rauf und runter gehört, den Film gesehen, die Band für geil befunden und von denen gibt es ja noch 8 Millionen mehr Lieder. Aber Steffen, ich bin gespannt, warum du diesen Song genommen hast. Ja, genau, aus dem Grund eigentlich, weil der Song Tribute ist im Grunde der Film Kings of Rock Tenacious D als ein Musikstück nacherzählt im Grunde. Also das, um was es da in dem Film so prinzipiell geht, nämlich um diesen Rock-Off gegen den Höllenfürsten, ja. Mhm. Dieses Thema wird hier in diesem Song komplett abgehandelt und für was es sonst den ganzen Film braucht, der absolut sehenswert ist auf jeden Fall und ich bin mal ein bisschen gespannt, weil uns erwartet ja wohl eine Fortsetzung von dem Film und ja. Deswegen bin ich gespannt, ob sie das weiterhin so handhaben werden und auch da eine One-Track-Version des Films praktisch rausbringen. Aber ja, das allein dieses Kokettieren damit hier in diesem Song, wir behaupten ja schon mal gar nicht, dass es irgendwie der größte Song der Welt ist, sondern das ist eigentlich nur ein Tribut von dem größten Song der Welt. Finde ich total cool von den beiden und Jack Black als Musiker macht mir noch fast noch mehr Spaß als Schauspieler und habe es leider bis heute noch nicht geschafft, das mir mal live anzugucken. Steht aber groß auf dem Plan, wenn die demnächst mal wieder auf Tour sein sollten, dass ich da irgendwie mal dabei sein werde. Und wie ich gerade erfahren habe, eventuell sogar mit dem lieben Basti, ne? Sehr gerne. Also auch eine Band, die ich gerne auf meiner Liste habe, die ich auch gerne mir mal angucken würde, weil es einfach krasser Spaßrock ist, muss man einfach mal sagen. Was ich gerade so lustig finde, ist, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, weil ich dachte, nach dem letzten Album 2012, The Rise of the Phoenix, wäre gar nichts mehr gekommen. Aber es gab wohl dieses Jahr ein neues Album von denen. Mhm. Steht so jedenfalls in Wikipedia drin. Müsste ich mir auch mal anschauen. Da fällt mir nämlich das tolle Thema ein, was wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht so großartig hatten. Früher war alles besser. Ja. Du kennst ja die, also ich weiß nicht, wie gut du auch das ganze Album kennst oder sowas mit den entsprechenden Songs. Hast du Rise of the Phoenix mal gehört, das neueste von 2012? Das, was sie gemacht haben? Das vorletzte, ja. Ja, da hatte ich mal reingehört, genau, ja. Mhm. Wie fandst du das? Es ist jetzt nicht so in meinem Gedächtnis geblieben, wie die Songs aus Tenacious D ist hier, wie heißt der Film, was habe ich gerade vorhin gerade gesagt? Kings of Rock oder ja, Tenacious D. Ja. Die Songs aus dem Film sind natürlich viel mehr im Gedächtnis geblieben und auch der Song Tribute natürlich dementsprechend als irgendwas von Rise of Phoenix. Ja, genau, also das wird wahrscheinlich ein Problem sein, dass natürlich dazu kein Film mit dazu gab. Ich war immer begeistert von den Liedern, die sie früher auch hatten mit Fuck Her Gently, Wonderboy, das sind alles sehr coole Lieder und Jack Black kann, finde ich, sehr schön singen, die Texte sind schön absurd. Ich frage mich halt immer, bei den Sachen würde ich wahrscheinlich auch sagen, okay, mir ist lustigerweise auch die alten Alben Pick of Destiny, Tenacious D, auch eher im Gedächtnis geblieben, als wie Rise of the Phoenix. Wo man ja direkt sagen könnte, ja, ne, so typisch Fanboy-mäßig, ja. Das, was sie ja früher gemacht haben, das ist ja viel besser als das, was sie heute gemacht haben. Ja. Ich möchte mal, du kannst ja für dich mal überlegen, ich möchte mal ein Beispiel bringen, wo ich selber sagen würde, ich bin überzeugt davon, dass auch neuere Sachen nicht so schlecht sein können wie das alte. Natürlich, die alten Sachen sind auch immer die Sachen, die im Gedächtnis bleiben, weil wir die mit irgendwas verbinden. Deswegen habe ich bei meinen Songs ja immer gesagt, das verbinde ich damit, das verbinde ich damit. Ich habe aber auch so neuere Sachen drin, wie Adele mit Skyfall. Ist ein Lied, was jetzt gar nicht so lange her ist. Ich glaube, 4-5 Jahre oder so. Bin jetzt nicht so gut im Zurückrechnen. Und ich habe also nicht nur ganz alte Kamellen wie Darkwing Duck Theme, aber wenn ich zum Beispiel die Red Hot Chili Peppers nehme, habe ich auf der Arbeit zum Beispiel mal was gehabt. Ich bin großer Fan von einem Album Californication, das kommt auch gleich nochmal zu tragen. Aber bei diesem, es gab ja schon mehr Alben danach, wo Raindance Maggie drauf ist, weiß leider gerade nicht mehr den Titel, aber vom neuesten Album, da weiß ich den Titel wieder, The Getaway. Das ist das Album, was jetzt, glaube ich, 2016 rausgekommen ist. Und ich finde, The Getaway ist mein zweites Lieblingsalbum von Red Hot Chili Peppers. Und das ist erst gar nicht so lange her. Hm. Und ich würde fast sagen, auch wenn auf Californication mein Lieblingslied drauf ist, ist The Getaway genauso gut wie Californication. Und damit macht man sich schon viele Feinde, weil viele sagen, ja, aber Californication, das war früher, das war... Und ich bin der Meinung, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man sagt, weil ich das für mich nicht nur Musik war zu dem Zeitpunkt, sondern weil ich da jung war und das mit bestimmten Sachen verbinde, deswegen gefällt mir die Musik auch noch mal ein Stück besser, als wie wenn es jetzt ist, wo wir vielleicht abgeklärter sind. Wie siehst du das? Kann gut aufgehen, ja. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen in die Richtung ging. Vielleicht auch aus einer Zeit, in der man noch ein Stück weit für seine musikalische Auswahl kämpfen musste, den Eltern gegenüber oder wen auch immer, ja. Anderen gegenüber, ja. Ja, anderen gegenüber auch. Und dass man dann halt natürlich da eine ganz andere emotionale Bindung zu den Songs hat. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich finde die Idee mit dem Kämpfen aber gar nicht so schlecht. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, zu sagen, okay, ich musste so viel Kosten, Kampfkosten da reinstecken, zu sagen, mir gefällt aber jetzt einfach mal, weiß ich nicht, Queen, ja gut, ist jetzt Queen mit Bohemian Rhapsody so gut, ich habe da so lange für gekämpft, dass ich es gut finde. Ich werde es jetzt auf sehr lange Zeit, weil ich diesen Kampf gefühlt habe, auch einfach gut finden werden. Mhm. Weil es viel mehr... Also früher ja auch, wo ja auch weniger, also gefühlt weniger Musik da war, weil man ja auch nicht wie jetzt bei Spotify oder sowas auf alles Zugriff hatte, ne? Stimmt, und, ja. Naja, also ich finde halt, das ist so mein Punkt gewesen, diese Verklärung von früheren Sachen finde ich toll. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, dass die Zeit nicht stehen bleibt. Es wird ja auch jetzt, es werden ja jetzt auch Kinder geboren, die mit ganz anderer Musik aufwachsen und die werden wahrscheinlich von ihrer Helene Musik dasselbe Fischer, behaupten. Aber die werden jetzt geboren und die werden die Musik, die jetzt gerade läuft, für geil finden. Die werden halt Justin Bieber, Nicki Minaj oder wie auch sie alle heißen, werden die jetzt gut finden. Und das ist auch deren Recht. Also wir natürlich auch das Recht haben zu sagen, wow, geile 90er-Mucke, woohoo. Aber ich finde, man kann auch seinen Blickwinkel ein bisschen öffnen und nicht immer stur drauf bleiben. Es wird jetzt nichts mehr besser werden als die 80er, 90er, 2000er. Also so sehe ich das. Ja. Wir machen irgendwann mal noch eine weitere Musiksendung. Und dann würde ich da ganz gerne noch mal ein bisschen eingreifen oder ansetzen an dem Thema. Einfach an Songs, die ich heute entdecke. Dass man da einfach mal so ein bisschen drauf zurückkommt. Ich muss gerade noch mal eben schauen. Ja gut, okay, deine Songs sind natürlich viel von früher, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du so eine Verklärung hinterher bist, sondern Ich habe die alle erst später entdeckt. Ja. Genau. Also es sind ja auch viele Songs bei mir dabei, die ich auch erst später, wo ich erst später gesagt habe, oh ja, Johnny Cash ist für mich auch eher eine neuere Entdeckung gewesen. Da war ich auch schon längst aus dem berühmten Ich kämpf gegen alles, Alter. Das sind jetzt meine Songs, die kannst du mir nicht wegnehmen. Das hat Nena nur für mich gesungen. Sowas so mehr ich mir in die Richtung zu sagen halt, ne? Aber sorry, ich wollte jetzt nicht zu weit abkommen. Ich wollte nochmal sagen, dass ich Tenacious D einfach sehr gut finde. Ob nur alt, Rise of the Phoenix, wie gesagt, finde ich gar nicht so schlecht. Ist halt nicht so gut wie das frühe Sachen, weil es mal mit anderen Sachen verbunden ist. Da ist dieses Thema wieder. Aber ich finde einfach, es ist eine super Musik, wo man immer reinhören kann und immer gut Party mitmachen kann. Du wirst auf jeden Fall immer ein Klientel finden, die das richtig geil finden. Ja, das stimmt, ja. Und ich behaupte jetzt einfach mal zu sagen, wahrscheinlich eines mit der lustigsten Bands im Genre Rock. Das stimmt, ja. Ne? Also ich kann noch Richard Cheese empfehlen, vor allem den habe ich. Du nimmst, also es gibt ja immer so eine gewisse Rock-Attitude, ja, und dem widersprechen die ja erstmal komplett, wenn man sie so auf den ersten Blick sieht. Ja. Aber die bringen das kongenial rüber. Also es ist, Jack Black geht auch ordentlich ab zu der Mucke. Also du siehst ihn permanent schwitzen. Und von daher, absolute Daseinsberechtigung, finde ich auch, ja. Das passt ja auch, zu dieser Rock-Attitüde mit dazu, dieses viel Schwitzen und viel Ausflippen. Vor allem Jack Black bringt halt einfach wirklich, wenn er seine Ausraster hat, ja total auf den Punkt. Ja. Er wirkt ja manchmal einfach wirklich wie das Monster bei den Muppets am Schlagzeug. Genau. Nur halt mit Mikrofon. Und das ist halt das Krasse, ne? Ja, ich würde einen Vorschlag anbringen. Ja, Herr Steffen. Die nächsten zwei Songs, mal davon ausgehen, dass wir jetzt die beiden nächsten Songs im Kopf haben, gleichzeitig dieselben. Und zwar diese, soll ich sagen? Ja, dann sag's. Ich sag das vorher. Hook on a Feeling und The Chain würde ich mir fast wieder zusammen anhören. Okay. Weil ich die sind gespannt. Auch miteinander verknüpft. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Okay, können wir gerne machen. Womit fangen wir an? Fangen wir erstmal mit Hook on a Feeling an. Okay, dann steigen wir uns jetzt rein in den Express, in den Blue Sweat Express mit Hooked on a Feeling oder In a Feeling. Ich habe hier In a Feeling geschrieben, das heißt Hooked on a Feeling, oder? Hooked on a Feeling, ja. Ja, Hooked on a Feeling von Blue Sweat. Normalerweise folgen jetzt hier Anmerkungen zu den entsprechenden Liedern, zu Fleetwood Mac's The Chain und Blue Sweat mit Hooked on a Feeling. Aber diesmal habe ich mir gedacht, einen kleinen Kurzaufriss von Guardians of the Galaxy, dem Film, in dem beide Lieder ja sozusagen populär mitgeworden sind. Guardians of the Galaxy ist ein 2014 erschienener Film aus dem Hause Marvel und es geht hier in dem Fall um den als Star-Lord selbst bezeichneten Peter Quill. Und dieser, dessen Mutter stirbt 1988 und daraufhin wird Peter sozusagen von einem Raumschiff entführt und aufgezogen von den sogenannten Revengers und nennt sich selber auch deswegen Star-Lord, weil er ein Revenger, ein Weltraumplünderer geworden ist und kriegt im Laufe dieses Films dann die anderen Mitglieder von Guardians of the Galaxy kennenlernen. Das war kein guter Satz. So zum Beispiel Groot, den ein riesengroßes Baumwesen. Dann auch noch, jetzt muss ich gerade mal gucken. Neben Groot natürlich auch noch Rocket zum Beispiel. Dann Gamora, die auch so ein bisschen sein Love Interest wird. Drax ist eine sehr tolle Figur, die auch im zweiten Teil noch besser ausgebaut wird. Der wird gespielt von dem Wrestler Dave Bautista und hat ein eigentümliches Verhältnis zu Sprichwörtern und auch überhaupt zum menschlichen Umgang miteinander. Ein sehr toller Film, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Guardians of the Galaxy, dieser Soundtrack, der dahinter steckt, der bietet auch noch weitere Lieder, die total bekannt sind, wenn man sie hört und vielleicht vom ersten Namen her nicht so, wenn man noch was jünger ist, nicht so kennt. Dazu gehört I Want You Back von Jackson 5, was ja sehr bekannt ist. Oder Ain't No Mountain High Enough sind da noch die etwas bekannteren. Oder der Pina Colada Song. Sind immer super gut eingebunden in die einzelnen Szenen und deswegen kann man hier auch nur den Film Guardians of the Galaxy empfehlen. Ja. Da haben wir zwei Songs gehört. Und ja, ein Double Feature. Ein Double Feature sozusagen. Mhm. Möchtest du erst kurz was zu deinem sagen? Ja. Ich kann mir schon ganz genau vorstellen, warum beide wieder zusammenpassen. Dann habe ich überlasse natürlich an Liebstadt die Ehre, warum die zusammenpassen könnten, weil bei mir der Aha-Effekt erst beim zweiten Lied kam. Ja. Ja, ganz kurz zu meinem Lied. Hooked on a Feeling. Ich muss das mal richtig aufschreiben. Ich gucke immer drauf und will es immer falsch sagen. Das werde ich gleich noch ein bisschen näher ausführen. Hat auch neben anderen Werken, in denen es vorkommt, noch einen wichtigen Aspekt. Das ist nämlich mein Hochzeitslied. Ja. Denn dieses Lied diente zu unserem Einmarsch in das Restaurant nach unserer standesamtlichen Hochzeit, wo wir reingekommen sind. Mhm. Und das habe ich mir sehr, sehr gewünscht, weil ich sehr toll fand, auch Bianca ebenfalls. Und das Böse war, kurz vor der Hochzeit hat uns ein befreundetes Pärchen gesagt, ach, wir nehmen das. Also bei deren Hochzeit nicht so, okay, zum Glück haben sie sich umentschieden, wir konnten das Lied nehmen, weil man will ja für seine Hochzeit ein individuelles Lied haben und nicht dasselbe Lied, was, jetzt mach ich nach keinem Moment gerade, nicht dasselbe Lied, was ein anderer haben will. Lecker, lecker, lecker Bommes. Hier, keiner glaubt mir mein Hochzeitslied, da lecker hören hier in der Ohrmuschel rein. ja, und deswegen... Es ist spät, liebe Zuhörer, da passt es schon ein bisschen am Rad. Richtig, 13.03 Uhr, da bin ich noch da bin ich schon weg, du. Deswegen Hooked on a Feeling, aber wie sieht's, warum denn dein Lied? Warum denn Fleetwood Mac The Chain? Das habe ich, wie auch Hooked on a Feeling, erst über den Film Guardians of the Galaxy entdeckt, beziehungsweise... Ding, ding, ding, bingo! Mein Bingo ist voll. Über den zweiten Teil. Also während Hooked on a Feeling ja aus dem ersten Teil kommt, kommt The Chain von Fleetwood Mac aus dem zweiten Teil und hat da auch eine dramatische Rolle in dem ganzen Ding. Also es wird ja immer mal, es wird ja immer damit gespielt, dass er seine sein Mixtape, der er hat und dass er das, oder das, in dem Fall dann das zweite. Und während der Abenteuer das immer wieder spielen lässt. Und es kommt aber auch immer wieder vor, dass die Songs dann praktisch in die Handlung unterstützend eingreifen. Also jetzt nicht relevant für die Handlung, aber für den Kinozuschauer halt. Also das heißt, wenn es besonders dramatisch wird, dann passt so ein Song wie der von Fleetwood Mac, The Chain, natürlich prima. Und ja, Hooked on a Feeling ist jetzt ein Song, der das ganze Jahr so ein bisschen auflockert im ersten Teil, auch so ein bisschen klar macht, oh, hier geht es ein bisschen unbeschwert dazu. Und ja, also ich fand dieses Double Feature hat sich jetzt gerade so ein bisschen angeboten, diesbezüglich. Mhm. Wie hast du den Hooked on a Feeling entdeckt? Ja, same, same. Der Soundtrack von Guardians of the Galaxy 1, den ich meine auch schon hier in unseren Podcast-Folgen, wenn da nicht, dann in meinem früheren YouTube-Kanal der Komiker, habe ich das auch mal besprochen, dass ich ja Guardians of the Galaxy 1 für das neue Star Wars halte und ich halte immer noch weiterhin an dieser Meinung fest. Für Leute, die ja wahrscheinlich jetzt erst so rund diese Generation oder diese Jahre geboren worden sind, kann ich mir das gut vorstellen, dass dieser Film viel bewirkt in einem. Und der Soundtrack von diesem ganzen Film ist so fantastisch 80s, Wobei ich mich an 80s Musik ja bewusst nie erinnern kann, aber erst dadurch wieder entdeckt habe, hey, du bist ein altes 90er Jahre Schwachmatenkind, du hörst Backstreet Boys und Britney Spears, aber erweiter mal deinen Horizont für die Jahrzehnte davor, da gibt's auch geile Sachen. Mhm. Und erst durch Guardians of the Galaxy, den Soundtrack, habe ich dann angefangen, mich dafür zu interessieren oder bei Spotify zum Beispiel oder bei anderen Playlist-Diensten, auch für die ganzen Playlisten, die sich um Jahrzehnte drehen. Also es gibt nicht nur aus den 80ern gute Musik, es gibt aus jedem Jahrzehnt Musik, man muss sich nur darauf einlassen. Ne? Das stimmt, und das ist das das Tolle daran. Und dieser Anfangsteil von Hooked on a Feeling, dieses Uga-Chaka, ich weiß nicht warum, aber es hat so eine hypnotische Wirkung auf einen. Ich kann jetzt gerade auch nicht mehr sagen, warum, in welchem Teil des Films das vorkam. Leider, da bin ich mein Gedächtnis wieder zu schlecht für. Aber es passt natürlich auch total persönlich zu meiner Hochzeitsthematik. Ne? Hooked on a Feeling ist auch vom Text her natürlich sehr passend. Und auch The Chain hätte durchaus auch gepasst. The Chain hätte auch gut gepasst. Hätte auch sehr gut gepasst. An die Kette mit dir. Ja, aber in die Kette. Und deswegen war ich auch so sehr gerührt, als das dann als Lied wirklich durchgekommen ist und hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich finde, Guardians of the Galaxy ist immer noch eines der besten Filmreihen, die in letzter Zeit gekommen sind. Selbst wenn die Guardians mitspielen bei den Avengers-Filmen, sind die auch immer noch herausstechend für mich, weil das eine so tolle Truppe zusammen ist. Eine Truppe, die man halt bis dahin nicht kannte und deswegen auch nicht so viele Ballast mitnimmt wie Batman, Superman. Gut, das sind jetzt die andere, aber ne, X-Men sind alles nicht in dem Film drin, okay. Oder Iron Man, Captain America, der ganze Schmonzes. Du hast da ein reines, unverbrauchtes Team und vor allem hat dieser Film dafür gesorgt, dass die ganzen alten Songs wieder hochgespült werden, was ich persönlich nicht schlecht finde. Ist für mich keine Nostalgiewelle, für mich ist ja was Neues, weil ich kenne die 80er-Jahre-Lieder einfach nicht so. Ging es mir jetzt mit Songs von diesen Filmen genauso, also Hooked on a Feeling habe ich da erst entdeckt und auch The Chain habe ich da erst entdeckt und das passt ja auch so wunderbar in diese ganze Retro-Welle, die wir jetzt gerade haben, wo sehr viel auf die 80er-Jahre referenziert wird oder auch auf die 90er zum Teil und von daher passt das alles prima in dieses Gesamtgefühl, was da gerade so ein bisschen allgegenwärtig ist. Ja? Also von daher, ja. Also ganz vor Nostalgie kann man sich auch nicht verschließen. Wir haben es jetzt zwar in dem Vording mit Jack Black und Tenacious D gehabt, dass es natürlich auch manchmal kritisch zu bewerten ist, aber natürlich verwehrt man auch selbst der Nostalgie, wenn man Lieder aus seinem eigenen Jahrzehnt hört, wo man aufgewachsen ist oder Filme oder Werbung, jedenfalls bei mir ist das so, auch Werbung ist triggert mich total, wenn ich die Hark-Kaffee-Werbung, obwohl ich keinen Kaffee trinke, mit dem Lied darunter höre, du bist das Schöne dieser Welt, du bist der Wind im Roggenfeld, dann denkst du direkt so, okay, damit bin ich aufgewachsen, crazy, warum macht das gerade so komisch? Du riechst direkt so Kaffeegeruch, ne? Ja, richtig. Weizenfelder, wo ich denke, was haben die denn mit Kaffee zu tun? Aber gut, egal. Oder diese Kaffeeröstung, Dallmayr Pro Domo, vollendet veredelter Spitzenkaffee. Warum kann ich mir sowas merken? So warum Scheiß, weiß ich? Ja, sowas merke ich mir aber auch, ja. Ich bin kein Kaffeetrinker, aber ich weiß, dass Dallmayr Pro Domo vollendet veredelter Spitzenkaffee ist. Ja. Warum weiß es mein Gehirn noch? Warum? Ja. Ja. Und ich finde, so ist es auch mit solchen Liedern. Abend, wie das duftet. Witzig, gut. Funktioniert. Verdammt, Werbung, ey. Es funktioniert wunderbar. Und da fragt man sich immer so, warum hast du dir sowas gemerkt, du Idiot? Ja, warum ist da Platz für dich drin gewesen? So ein Werbe-Trigger-Gehirn. Also das merkt sich sowas auch absolut. Ja, weil es ja halt auch einfach, wahrscheinlich heutzutage wäre es so, wenn du wahrscheinlich aufwachsen würdest, würdest du dir noch schlimmer an die Amazon-Weihnachtswerbung denken, an das Lied davon, was mir jetzt gerade mittlerweile aus dem Kopf rausgeht, aber die singenden Pakete, das Lied davon, habe ich jetzt wirklich so, dass es mich nervt mittlerweile. Okay. Und mir fällt es jetzt auch gerade wirklich nicht mehr ein. Also gibt es auch eine schöne Version, wo jemand ein Horrorlied drunter gelegt hat und diese Pakete dann sozusagen, das hatte ich. Ohne Scheiß, Steffen, das wäre mein Social-Media-Scoop gewesen. Ich hatte die ganze Zeit zu meiner Frau gesagt, ey, das ist für mich wie, kennst du noch die Killer-Tomaten im Film? Ja. Für mich waren die Pakete nichts anderes als die Killer-Tomaten in Paketform. Und hab mir immer gesagt, da müsste man eigentlich Horrormusik drunter legen. Und dann hat das schon einer gemacht. Ich war so sauer, weil ich gedacht habe, das wollte ich auch machen. Mhm. Aber bin natürlich nicht dazu gekommen. Und da gibt's wirklich ein schönes Video. Vielleicht verlinke ich das im Blogbeitrag mit, wo unter dieses Video einfach Horrormusik drunter gemacht wird. Und denken sie wirklich so, okay, die Pakete sind fucking gruselig. Das habe ich mir schon vorher immer gedacht. Aber geht natürlich auch umgekehrt. Da gibt's ja gerade so ein auch, läuft auch gerade so ein bisschen viral durch die Gegend, dieses Backstreet Boys Lied, aber mit den Horrordarstellern, also mit Mike Myers und wie heißen sie? Nee, nicht Mike Myers. Der mit der Maske? Ja. Ja klar, ist richtig. Oder Freddy Krüger. Auch, ja. Doch Mike Myers, okay. Ja. Hab ich jetzt nicht so mitbekommen. Ja, aber das ist sozusagen unser Nostalgiehinweis, obwohl es bei mir mit Blue Sweat jetzt gar nicht in meine Nostalgiezeit fällt. Aber warum nicht auch was neu entdecken? Ja, aber das meine ich ja. Also es läuft halt nicht immer auf Nostalgie hinaus, von der eigenen Erinnerung her, sondern einfach Sachen von früher nachträglich entdeckt. Und das finde ich genauso spannend. Tja. Wir können glücklich sein, dass wir so spät geboren sind, dass wir als Nostalgie-Feeling nicht in schlimmere Zeiten zurückdenken müssen, sondern wir es immer gut gehabt haben. So, jetzt habe ich jetzt hier mal der Erwachsene mal durchgesprochen, ne? Wenn das mal irgendwann mein Kind hören sollte. Wir hatten es auch nicht immer gut, aber deuten besser als Opa. Naja, das stimmt. Wobei die Zeiten heutzutage, wir haben es ja in unserem ersten Teil gehabt, auch zwischendurch, mittlerweile auch wieder zwischendurch, in manchen Teilen des Landes finster aussehen. Aber ich finde diese beiden Lieder, die du jetzt, oder die wir zusammen rausgesucht haben, sehr schöne Good-Feel-Lieder. Also finde ich persönlich, die machen gute Laune und das passt ja auch zu Guardians of the Galaxy. Mhm. Genau, was machen wir dann noch als depressiven Rausschmeißer, Basti? Das ist gar nicht so depressiv, wie es sich anhört. Aber ich hatte mir eigentlich von vornherein für meine Liste, deswegen habe ich die Reihenfolge auch so aufgelegt. Leider habe ich mich damit selber zerschossen, als Johnny Cash so ein bisschen rausgenommen habe. Deswegen fand ich es jetzt gerade so lustig, dass mein Hochzeitslied nach meinem Beerdigungslied kommt. Ich weiß nicht, was das aussagen soll. Kommt aber jetzt im Endeffekt für mich vom Ranking her, du hast ja jetzt als letztes Lied Fleetwood Mac, ne? Das muss man mal dazu sagen. Ich habe jetzt als letztes Lied eins, das für mich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Wenn ich nur ein Lied mit auf die Insel mitnehmen dürfte, dann wäre es das Lied. Würdest du von den 10, die du jetzt da hast, wenn du dir eines raussuchen müsstest, Steffen, würdest du mitnehmen? Bitte? Das ist schwer. Okay. Du kannst ja mal zwischendurch, wenn wir einen Song hören, überlegen, wenn dir noch einer einfällt. Auf jeden Fall hören wir jetzt meinen letzten Song von den Red Hot Chili Peppers, Californication. Californication von den Red Hot Chili Peppers ist das letzte Lied dieser Ausgabe. Es ist am 20. Juni 2000 erschienen als fünfte Single aus dem gleichnamigen Album der Band, die Red Hot Chili Peppers. Der Titel selber ist ein sogenanntes, habe ich jetzt auch gelernt, Portemonnaie-Wort aus Kalifornien und Fornication. Wird so mit Kalifornisierung übersetzt. Und es geht im Endeffekt übersetzt um die planlose und unbedachte Bevölkerungsausdehnung in den ariden Gebieten Südkaliforniens. Es geht hier viel um den kulturellen Verfall der westlichen Welt und selbst der Erzähler kann sich aber auch davon nicht lösen. Und in den Lied selber werden die Gegensätze sozusagen erzählt. Erwähnt werden auch der Planet von Prinzessin Leia, Alderaan oder auch Kurt Cobain oder Alben von David Bowie. In dem Musikvideo wird übrigens die meiste Zeit animiert ein Computerspiel nachempfunden. Deswegen haben sie auch 2000 den Regiepreis bei dem MTV Video Music Awards gesungen. Das Lied selber war 63 auf Position 63 am höchsten eingestuft für 9 Wochen, war es in den Charts. Und es gab damals eine Kontroverse mit der Fernsehserie von David Duchovny, die auch so hieß, aber das hatte nichts miteinander gemein und dementsprechend sollte es hier eigentlich keine rechtlichen Konsequenzen geben für die Serienmacher von Californication. Absolute Frechheit, bei meinem Lieblingslied zu gehen, bin ich ein bisschen traurig. So. Ja, ich kenn's ja. So. Damit fangen wir immer unsere Einleitung an nach dem Lied. So. Das ist ein bisschen wie bei Bastian Pastewka der Serie. So. Ja. Ja, Basti, das ist ja Californication gewesen von den Red Hot Chili Peppers. Ein, wie ich glaube, sehr wichtiges Lied für dich. Ja, hast du schön rausgefunden, du kleiner Detektiv. Wie hast du mich gerade genannt? Detektiv. Ach so. Was hast du denn gedacht? Dünner Keks, habe ich verstanden. Du alter Knieperknietsch. Californication. Versuch mal ein Bild zu malen. Stell dir mal vor. Ach so. Ja, ich versuche jetzt 3 Stunden ein Bild zu malen. Ihr werdet es nicht sehen. Die nachfolgende Podcasts verzögern sich. So, rund vor meinem Abschlussball, Abitur 2005, sitzt ein ziemlich schlecht ausgeschlafener, verschwitzter, junger, sehr adrett aussehender, übergewichtiger Mann vor seinem kleinen Computer und überlegt sich, wie er die Textzeilen von Californication in seinen Kopf bekommt. Okay. Das hat einen Grund. Ja. Als damals gesagt worden ist, ja, die Band, die brauchen noch Musik und bla bla bla. Ich habe vielleicht mal zwischendurch andeuten lassen, dass ich weder singen noch musikalisch bin. Meine kühne Idee war, lustig wie ich bin, ich schreibe mich jetzt einfach mal auf den Zettel der Band, auf die Band AG für dieses Ding. Problem war, die haben es für ernst genommen, so dass ich dabei gelandet bin, 2 Lieder zu spielen. Über das eine möchte ich nicht sprechen, weil das selbst komponiert war und fürchterlich in die Hose ging. Aber der glanzvolle Moment des Abends sollte Californication von den Red Hot Chili Peppers sein. Mhm. Ich sollte also vor den gesamten Schülern der Stufe, inklusive Eltern, inklusive Direktor, bla bla bla, sollte ich Californication von den Red Hot Chili Peppers singen. Mhm. Du musst dir vorstellen, du hast mich jetzt schon öfter singen gehört, dass das gar nicht so einfach ist mit jemandem, dessen Stimme sich so anhört wie eine Bankrotterklärung an das menschliche Gehör. Okay. Ich kann wirklich nicht gut singen. Ich habe mal im Chor gesungen, aber ich habe auch nur im Chor gesungen, weil da war ich einer von 100. Das heißt, wenn einer so währenddessen singt, dann hört man es nicht unbedingt, wer andere glockenhelle Stimmen haben, hört man vielleicht so ein gewisses Brummen im Hintergrund. Wobei bei mir mein Brummen ja auch nicht eher lala, sondern eher lalala bei meiner Stimmlage ist. Aber jetzt musste ich solo singen, mit begleiteter Unterstützung von all den anderen. Und ich habe dann den Typen von der Band angeguckt und habe gedacht so, warum? Warum bin ich so dumm? Warum tue ich mir das an? Ja. Und das, warum habe ich das Lied genommen? Ich hätte irgendein anderes Lied nehmen können. Jahre zuvor, als dieses Lied rausgekommen ist, ich hoffe, ich bringe das alles so ein bisschen zusammen, gab es eine sehr dunkle Zeit in meinem Leben, von der ich schon mal im ersten Teil so ein bisschen gesprochen habe. Da ging es um den Tod meiner Oma. Mhm. Den habe ich nicht so gut verkraftet, weil es eine ziemlich wichtige Bezugsperson ist und habe mich deswegen in eine schwere Zeit reingebracht, weil es auch der erste, ich klinge ein bisschen hart, aber der erste reguläre Trauerfall war in rund und um mich herum. Also im Endeffekt der erste Mensch, der von mir gegangen ist, wo ich gedacht habe, so, warum? Und zu dem Zeitpunkt gab es das Album von den Red Hot Chili Peppers, Californication. Es war eines von 1000 verschiedenen Alben, die man irgendwo auf seinen Festplatten rumflogen hatte, irgendwo USB-Festplatten. Und irgendwann habe ich es mir angehört. Und dann habe ich dieses Album, ich nenne es wirklich das meistgehörte Album in meinem Leben, also ich habe das Gefühl mittlerweile fast 4-stellig mal gehört in meinem Leben. Mhm. Weil ich es in meiner Jugendzeit als Helfer, als Wegbegleiter sehr, sehr oft gehört habe. Das hat sich natürlich jetzt total geändert, weil ich es einfach schon so oft gehört habe. Aber wenn es mir wirklich auch heutzutage noch total dreckig geht, dann ist das gesamte Album inklusive dieses Lied das erste, was ich rauspacke, um mich wieder gut zu fühlen. Also da muss es mir auch wirklich ziemlich dreckig gehen, wenn ich Californication auspacke. Ja. Ich spule wieder ein bisschen vor. Der Abend des Vorsingens bei diesem Abschlussball. Das Scheinwerferlicht geht an. Ich bin ich gehe kaputt für Nervosität. Also ich weiß nicht, das ist das, was ich jetzt bei den Theatervorstellungen wieder erlebt habe. Mhm. Ich zerspringe wirklich in meinem Kopf. Und ich habe auch damals schon gedacht, ich kann doch auch keine Texte auswendig lernen. Mhm. Und dann ging das Licht an und dann habe ich es wirklich passabel gut gesungen. Also mhm. es wurde mitgeklatscht, es wurde mitgesungen und ich habe es wohl irgendwie hinbekommen. Und weißt du, warum ich es hinbekommen habe? Weil ich sehr, sehr, sehr viel geübt habe. Also wirklich, es ist soweit mit dem Üben von dem Text und auch von dem Gesang, dass ich bis heute immer noch den Anfangspart mit Size Six Spice, jetzt bin ich gerade aufgrund von Erzählungen total durcheinander umzusetzen. Size Six Spice from China, try to steal your mount's elation, a little girl from Sweden dreams of silver screen quotations, and if it's not the kind of dreams, it's Californication. So ungefähr, es war jetzt nicht ganz korrekt. Habe ich jetzt auch nicht abgelesen, sondern habe wirklich gerade aus meinem Kopf zitiert. Das ist noch in meinem Kopf hängen geblieben. Und das ist genauso wie dieser Moment in meinem Kopf geblieben, weil alles, was davor passiert ist, all diese dunkle Zeit, durch dieses Lied mich gebracht hat, die habe ich auf dieser Bühne mit diesem Lied nochmal zum Ausdruck gebracht und von mir weggewiesen. Das heißt, wenn es jemals einen Kinofilm gibt, der heißt King Bastodi, dann wird wahrscheinlich dieses Lied, wie bei Queen, wird das wahrscheinlich das Lied sein, auf das sie sozusagen alles zuschneiden würden, weil wirklich vieles von dem Lied für mein Leben so ein bisschen stand und deswegen bin ich riesengroßer Red Hot Chili Peppers Fan und deswegen habe ich auch Jahrzehnt oder Jahre später bin ich auf dieses Konzert gegangen von denen, das erste Mal in meinem Leben auf dem Red Hot Chili Peppers Konzert, habe für die Karten über 300 Euro bezahlt, weil ich zu spät dran war. Ich glaube, es waren annähernd 300 Euro pro Karte. Ich habe zwei Karten gekauft. Ich habe also 600 Euro für diese Karten ausgegeben, weil ich so dringend dahin wollte und es zu spät mitbekommen mit meiner Verpeiltheit. Und dann stand ich in der Zuschauermenge und Anthony Kiedis spielt dieses Lied, wo ich gedacht habe, bitte spiel's. Und da musste ich heulen wie ein Schlosshund mitten in der Menge und habe auch das Gefühl gehabt, er hat's oder sie haben es jetzt nur für mich gespielt. Das muss nicht stimmen, das muss nicht so sein, ist aber für mich ein wunderbarer Schlusspunkt, mit diesem Lied aufzuhören und mit diesem Lied auch wegzugehen. Deswegen, du hattest vorhin gesagt, als du das Lied angegeben hast, jetzt haben wir noch einen depressiven Rausschmeißer, das Lied klingt vom Normalen her vielleicht wie ein... Das war Spaß. Ich weiß, es klingt wie so ein eher melancholisches Ding, aber für mich hat es auch viel mit, trotzdem viel Freude mit sich zu bringen, weil es ein guter Wegbegleiter ist, was heutzutage viele Leute sagen über Podcasts, wo die sagen, ich habe jetzt so viele Podcast-Folgen gehört, die haben mich über eine schwere Zeit gebracht, würde ich sagen, ist das mein Lied, das mich durch eine sehr schwere Zeit begleitet hat und auch viele Jahre meines Lebens und deswegen auch auf, wenn ich ausruhen müsste, von meinen ganzen Liedern auf Platz 1 landen würde und um hier nochmal den Schluss für die Moderne zu bringen, ich finde das Album immer noch fantastisch, kann aber auch den Leuten das neueste Album, was 2016 erschienen ist, The Getaway, ist für mich auch eins, das ziemlich nah rankommt oder gleichartig ist zu diesem Album mit Californication. Da sind auch sehr schöne Songs drauf, die zum Heulen anregen, zum Mitfreuen, wie halt die Red Hot Chili Peppers sind. Ich bin nicht unbedingt Fans von denen wegen des Textes, weil ich kann dir jetzt noch nicht mal sagen, ich habe gerade bei Wikipedia nachgeguckt, worum der Text eigentlich geht, aber das war mir nie wichtig. Mir war immer nur wichtig, das Gefühl, was er rüberbringt. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie deine, ich glaube, deine ersten Songs, die du in der ersten Hälfte uns präsentiert hast, die waren auch mal so ein bisschen kryptischer und auch dieser Text von den Red Hot Chili Peppers ist, wenn man sich ihn durchliest, total kryptisch. Ja. Und da kann dann jeder für sich selber reininterpretieren, was er möchte. Und jetzt habe ich schon sehr lange am Stück geredet, aber deswegen ist es ein sehr wichtiger Song für mich. Mhm. Und das ist auch mein letzter Song für dieses Format. Steffen, hast du dir nochmal deine Liste angeschaut und dir selber überlegt, wenn du nur einen Song davon mitnehmen könntest, gäbe es da überhaupt eine Auswahl oder wäre es vielleicht sogar ein ganz anderer Song, wenn du gar nicht die Möglichkeit hättest, so viele Songs mitzunehmen? Ja, am wichtigsten von der Liste ist mir, glaube ich, Erlebt in dir, tatsächlich. Okay. Das habe ich mir auch schon fast gedacht nach der letzten Folge. Ja. Ja. Ja, es sind immer die Songs, die einen durch schwere Zeiten bringen, oder? Mhm. Die einem am meisten in Erinnerung bleiben, oder? Irgendwie schon, ja. Klar. Ja. Also wir haben auch spaßige Sachen drauf gehabt. Also wir haben eine sehr variantenreiche beide Listen gehabt. Ich glaube, du bist ein bisschen mehr dem Rock verhaftet, habe ich so gesehen. Also wenn man so ein bisschen drüber guckt, sehr viel rockige Sachen mit dabei. Mhm. Ich schwenke auch mal so zwischendurch ein bisschen. Bei mir hat es ja zum Beispiel auch jetzt kein Rap großartig reingeschafft, aber da hat es, glaube ich, im ersten Teil auch schon gesagt, wenn, hätte ich wahrscheinlich irgendwas von Eminem reinnehmen können. Aber es waren halt keine Sachen, wo ich selber sagen würde, die würde ich mir jetzt auf die Insel mitnehmen. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich ausrasten würde, wenn ich den ganzen Tag lang das Darkwing Duck Theme Song hören müsste. Aber es sind die Songs, wo ich wahrscheinlich länger bräuchte, bevor sie mir auf den Sack gehen, bis auf meine eine Ausnahme, Apropigma Berserk. Mhm. Aber was mir gefallen hat, und du kannst ja auch noch was zu sagen, ist, dass man jetzt auf jeden Fall uns beide hat besser kennenlernen können. Also ich habe auch schon beim ersten Teil gesagt, ich habe bei den ersten Liedern von dir auch sehr viel über dich kennengelernt, was ich so nicht wusste, was ich wahrscheinlich jetzt wieder vergessen habe, weil die Aufnahme so lange ist, weil ich ein schlechtes Gedächtnis habe. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sich 10 Songs zu überlegen, die man mitnehmen möchte. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Steffen? Ja, also ich habe es ja auch schon beim letzten Mal oder bei der ersten Sendung gesagt, also ich fand das sehr interessant, auch mal so ein bisschen was über uns gegenseitig zu erfahren, und das hat sich hier jetzt in der Episode eigentlich auch so fortgesetzt. Von daher, ich fand das Format sehr interessant, und wie gesagt, ich würde auch sagen, da kann man noch mal ein bisschen anschließen vielleicht. Mhm. Also man muss sich ja jetzt gar nicht so streng auf 10 Songs oder irgendwas festmachen. Aber wie zum Beispiel eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, wäre halt, um nochmal drüber zu sprechen, welche Songs man jetzt so entdeckt. Ja. Ob das ältere Songs sind oder ob das neue Songs sind, und was da so an neuem Material entdeckt wird oder so. Und vielleicht den Weg ins Herzen finden, in die Herzen findet. Ja, vielleicht auch, wie du schon gesagt hast, ich glaube auch mal interessant zu sagen, was man so an neueren Musikdingern entdeckt, die heutzutage mehr rauskommen, dass man sagt, okay, man nimmt mal einen Cut ab 2010 oder sowas, weil ich bin auch der Typ, der sagt so, ich hatte zu Zeiten von meiner hier Chart-Sache mit Top of the Pops, hatte ich richtig viel Ahnung, was in den Charts lief. Heutzutage höre ich rein und ich kenne vielleicht vom nebenher Gedudel was, aber ich bin da so raus. Und für manche, die Charts von heute sind sozusagen deren Jugenderinnerung von später. In 10 Jahren oder in 15 Jahren werden die dann sagen, oh, war das damals toll, das und das gehört zu haben. Da lachen wir jetzt noch drüber. Aber wir haben auch, also ich jetzt vor allem, ich habe auch Britney Spears gehört oder Backstreet Boys und damals noch sowas gesagt wie, wobei nicht ganz so schlimm, weil ich damals schon gesagt habe, okay, aber trotzdem eher so, da habe ich vielleicht zu der Zeitpunkt noch eher Fernsehscenes oder sowas gehört, weil ich noch in meiner Fernsehphase war. Mhm. Aber das, was ich dann sozusagen heute toll finde, weil natürlich das Nostalgiegefühl irgendwie so ein bisschen mit drin ist, ne, weil es dann ein bisschen an früher erinnert. Aber was mir das hier gezeigt hat, ist, dass die Songs, die einen wirklich persönlich begleitet haben, die sind, die einen auf jeden Fall immer noch am stärksten in Erinnerung geblieben sind, egal was für ein Gefühl man sozusagen mitnimmt, ne? Und das ist schon eine tolle Erkenntnis, und ich finde auch, dass man bei deinen Songs auf jeden Fall gesehen hat, dass da sehr viel tiefgründige Sachen mit dabei waren, die ich echt, echt super interessant fand, auch super tolle Songs mit dabei waren. Und ich habe mich echt gefreut, dass wir auch in 2 Songs, einmal sehr tiefgründig mit Johnny Cash und einmal etwas fröhlicher mit Fleetwood Mac und mit Blue Sweat, auch Übereinstimmung hatten. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ich wusste das zum Beispiel gar nicht mehr, dass die beiden sozusagen, also Hooked on a Feeling wusste ich natürlich, dass sie bei Guardians of Galaxy 1 dabei waren, aber Fleetwood Mac wusste ich jetzt nicht für 2. Fand ich echt cool, muss ich sagen. Ja, also uns wird natürlich freuen, wenn ihr, wie schon beim ersten Mal, uns kommentiert unter die Folge, was sind eure 10 Lieblingssongs. Gibt uns neue Anregungen. Vielleicht, wenn mal viel zusammenkommt, dann könnten wir selber auch mal diese Songs hören und sagen, okay, was hat unsere Hörerschaft sozusagen gehört? Schreibt uns das, schreibt uns persönliche Nachrichten. Wir freuen uns darauf, oder? Schreibt Steffen? Uns Briefe, Telegramme. Das wäre so toll. Wenn der erste Brief hier ankommt, den nagel ich mir, glaube ich, über das Bett meines Kindes. Dann wird er damit aufpacken. So, Papa ist auch berühmt mal gewesen. Ja. Ja. Teilt uns das einfach mal mit, was ihr da am liebsten hört. Und Ich bin mir auch ganz sicher, dass ich jetzt den einen oder anderen Song auch gar nicht mit dabei hatte, der mir auch sehr viel bedeutet, aber ja, man muss ja irgendeine Auswahl treffen und genau. Und, aber so eine Episode kann man sicherlich auch nochmal machen und vielleicht auch mal mit einem anderen Thema, also. Ja, natürlich. Was also ich glaube, Serien sein oder sowas in der Art, ja. Ja. Für das nächste Jahr kann man sich gerne überlegen, dass wir gerne auch mal häufiger so Spezialthemen, einen Themenkomplex. Du, wir haben ja auch in jeder regulären Folge auch gerne mal Disney im Vordergrund und vielleicht auch nur eine Disney-Folge. Habe ich auch kein Problem mit. Das bleibt ganz überlassen. Also ich habe zu vielen Themen was zu sagen. Wenn du jetzt gerade nicht mit Techno-Musik um die Ecke kommst, da kann ich ja wieder weniger zu sagen. Dann bin ich da. Wollte ich gerade den großen Marusha-Podcast ankündigen. Den großen Marusha-Podcast. Welche Songs kenne ich davon? Wahrscheinlich einen. Ja. Der fällt mir gerade nicht ein. aber dann werden wir uns... Yes, don't lie. Okay, ja doch, der eine Song. ich denke mal, da wird 2019 bestimmt noch... Ich weiß es gar nicht. Du könntest mir jetzt als Marusha verkaufen. Ja. Ich denke, da werden 2019 bestimmt noch ein, zwei Spezialpodcasts auf uns kommen. Ansonsten hört natürlich auch gerne die regelmäßigen Folgen von uns. Regelmäßig. Wenn du es jetzt nicht auslachen würdest, dann könnten wir das aufrechterhalten, Steffen. Zwinker, zwinker. Ja, ach. Aber Steffen und ich haben zwischendurch mal sowieso überlegt, dass man vielleicht ja auch sich überlegen könnte, wenn jemand einzeln ein Thema hat, was er nochmal abgreifen möchte, wo er sagen, so Nachklapp haben wir ja schon mal gemacht von mir. Wenn da jemand sozusagen auch Lust drauf hat, dann finde ich, dann sollte man denjenigen auch nicht aufhalten. Ich finde, bevor der Feed nachher 3 Monate Pause dazwischen hat, dann lieber eine kleine Folge dazwischen quetschen oder sowas. Wir bemühen uns eifrig, Kinder da draußen. Ne? Ja. Oder der Basti mit seiner Theaterfolge spezial. Also sowas geht natürlich immer. Ja. Ja. Gut, dann bleibt uns nichts anderes zu sagen, als wenn ihr uns natürlich jetzt nicht Kommentare zu der Folge schreiben wollt, dann freuen wir uns natürlich immer über Bewertungen, iTunes oder bei anderen Anbietern, wo wir gelistet sind. Das hilft uns wie immer auch weiter verbreitet zu werden und empfiehlt uns auch einfach gerne weiter. Ne? Ja, dem schließe ich mich bedingungslos an. Ja, dann bleibt uns allen auch nur ein fröhlich-musikalisches Tschüss zum Schluss. Ich würde sagen, ciao Steffen. Macht's gut, Basti. Jo, und tschüss Zuschauer. Tschüss. Hörer, tschüss. Hörer, tschüss. Das geht nicht raus. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com, die 13. Etage, oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.